Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer. Dieser stille und feierliche Kummerprinz, den wir 8 Monde schon in ihren Blicken lesen, das Rätsel dieses ganzen Hofs, die Angst des Königreichs, hat seiner Majestät schon manche sorgenvolle Nacht gekostet. Schon manche Träne ihrer Mutter. Mutter? O Himmel, gib, dass ich es dem vergesse, der sie zu meiner Mutter machte. Prinz? Hochwürdiger Herr, ich habe sehr viel Unglück mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, als ich das Licht der Welt erblickte, war ein Muttermord. Ist's möglich, gnädiger Prinz? Kann dieser Vorwurf Ihr Gewissen drücken? Und meine neue Mutter? Hat sie mir nicht meines Vaters Liebe schon gekostet? Mein Vater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Verdienst war noch, sein einziger zu sein. Sie gab ihm eine Tochter. Sie spotten, meiner Prinz. Ganz Spanien vergöttert seine Königin. Sie sollten nur mit des Hasses Augen sie betrachten? Die schönste Frau auf dieser Welt und ehemals ihre Braut? Verwahren Sie sich, Prinz, dass Sie es nie, wie sehr Sie Ihrem Sohn missfällt, erfahre. Die Nachricht würde schmerzen. Glauben Sie. Ich will mich nicht vermessen, Prinz, in das ehrwürdige Geheimnis Ihres Kummers einzudringen. Nur bitte ich Eure Hoheit, eingedenk zu sein, dass dem beängsteten Gewissen die Kirche eine Zuflucht aufgetan, wozu Monarchen keinen Schlüssel haben, wo selber Missetaten unterm Siegel des Sakramentes aufgehoben liegen. Nein, das sei fern von mir, dass ich den Siegelführer so versuchte. Prinz, dieses Misstrauen, Sie verkennen Ihren getreuesten Diener. Also geben Sie mich lieber auf. Sie sind ein heiliger Mann, das weiß die Welt. Doch frei heraus, für mich sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg, hochwürdiger Vater, ist der weiteste, bis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergesandt. Mich hergesandt? So sagt ich. O, zu gut weiß ich, dass ich an diesem Hof verraten bin. Ich weiß, dass 100 Augen gedungen sind, mich zu bewachen. Weiß, dass König Philipp seinen einzigen Sohn an seiner Knechte Schlechtesten verkaufte und jede von mir aufgefangene Silbe dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, als er noch keine gute Tat bezahlte. Ich weiß. O, still. Nichts mehr davon. Mein Herz will überströmen, und ich habe schon zu viel gesagt. Der König ist gesonnen, vor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab ich die Gnade, Prinz? Schon gut. Ich werde folgen. Beweinenswerter Philipp, wie dein Sohn beweinenswert. Dein unglückseliger Vorwitz übereilt die fürchterlichste der Entdeckungen. Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht. Er kommt. Was sehe ich? Euer guten Geister! Mein Roderich! Mein Carlos! Ist es möglich? Ist's wahr? Ist's wirklich? Bist du's? Ich drücke an meine Seele dich. Oh, jetzt ist alles wieder gut. In dieser Umarmung heilt mein krankes Herz. Vergebung, mein teurer Prinz, wenn ich dies stürmische Entzücken mit Bestürzung nur erwidere. Was ist wieder gut? Was ist's, das wieder gut zu werden brauchte? So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn erwartete. Denn jetzt stehe ich als Roderich nicht hier, nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle. Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit umarme ich sie. Es sind die flandrischen Provinzen, die an ihrem Halse weinen und feierlich um Rettung sie bestürmen. Getan ist's um ihr teures Land, wenn Alba vor Brüssel rückt mit spanischen Gesetzen. Auf Kaiser Karls glorwürdigem Enkel ruht die letzte Hoffnung dieser edlen Lande. Sie stürzt dahin, wenn sein erhabenes Herz vergessen hat, für Menschlichkeit zu schlagen. Sie stürzt dahin. Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, dem's feurig durch die Wangen lief, wenn man von Freiheit sprach. Doch der ist lang begraben. Den du hier siehst, das ist der Karl nicht mehr, der sich vermaß, in süßer Trunkenheit der Schöpfer eines neuen, goldenen Alters in Spanien zu werden. Oder ein Fall war kindisch, aber göttlich schön. Vorbei sind diese Träume. Träume, Prinz? So wären es Träume nur gewesen. So tief bin ich gefallen. Bin so arm geworden, dass ich an unsere frühen Kinderjahre dich mahnen muss. Dass ich dich bitten muss, die lang vergessenen Schulden abzutragen, die du machtest, als du und ich so brüderlich zusammen aufgewachsen. Kein Schmerz mich drückte, als von deinem Geiste so sehr verdunkelt mich zu sehen. Ich endlich mich entschloss, dich grenzenlos zu lieben, weil mich der Mut verließ, dir gleich zu sein. Da fing ich an, mit tausend Zärtlichkeiten und treuer Bruderliebe dich zu quälen. Du aber, du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder. Das, sagtest du, gebührt dem Königssohn. Stille, Prinz, von diesen kindischen Geschichten, die mich jetzt noch schamrot machen. Ich hatte es nicht um dich verdient. Dreimal wiesest du den Fürsten von dir. Dreimal kam er wieder, als Bittender, um Liebe dich zu flehen und die gewaltsame Liebe aufzudringen. Ein Zufall tat, was Carlos nie gekonnt. Einmal geschah es bei unseren Spielen, dass der Königin von Böhmen meiner Tante dein Federball ins Auge flog. Sie glaubte, dass es mit Vorbedacht geschehen und klagte es dem Könige mit tränendem Gesicht. Die ganze Jugend des Palastes muss erscheinen, ihm den Schuldigen zu nennen. Der König schwört, die Hinterlist getat und wäre es auch an seinem eigenen Kinde aufs Schrecklichste zu ahnden. Damals sah ich dich zitternd in der Ferne stehen. Und jetzt trat ich vor und warf mich zu den Füßen des Königs. Ich tat es, rief ich aus. An deinem Sohn erfülle deine Rache. Ach, woran mahnen Sie mich, Prinz? Sie ward's. Im Angesicht des ganzen Hofgesindes ward sie auf Sklavenart an deinem Karl vollzogen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz schlug meine Zähne knirschend aneinander. Ich weinte nicht. Mein königliches Blut floss schändlich unter unbarmherzigen Streichen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Du kamst. Laut weinend sangst du mir zu Füßen. Ja, ja, riefst du aus, mein Stolz ist überwunden. Ich will bezahlen, wenn du König bist. Ich will es, Karl. Das kindische Gelübde erneuere ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht. Jetzt. Jetzt, oh, zögere nicht. Jetzt hat sich ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. Ein entsetzliches Geheimnis brennt auf meiner Brust. In deinen blassen Mienen will ich das Urteil meines Todes lesen. Hör an. Erstarre doch, erwidere nichts. Ich liebe meine Mutter. Oh mein Gott. Nein, diese Schonung will ich nicht. Sprich's aus. Was du mir sagen kannst, errate ich schon. Weltgebräuche, die Ordnung der Natur und Roms Gesetze verdammen diese Leidenschaft. Dieser Weg führt nur zum Wahnsinn oder Blutgerüste. Ich liebe ohne Hoffnung, lasterhaft, mit Todesangst und mit Gefahr des Lebens, das sehe ich ja. Und dennoch liebe ich. Weiß die Königin um diese Neigung? Konnte ich mich ihr entdecken? Sie ist Philipps Frau und Königin, und das ist spanischer Boden. Wie konnte ich ohne Zeugen mich ihr nahen? O Roderich, nur wenige Augenblicke allein mit ihr. Und ihr Vater, Prinz? Unglücklicher, warum an den mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken des Gewissens, von meinem Vater sprich mir nicht. Sie hassen Ihren Vater? Ach nein, ich hasse meinen Vater nicht. Doch Schauer und Missetäters Bangigkeit ergreifen bei diesem fürchterlichen Namen mich. Kann ich dafür, wenn eine knechtische Erziehung schon in meinem jungen Herzen der Liebe zarten Keim zertrat? 6 Jahre hatte ich gelebt, als mir zum ersten Mal der fürchterliche, der, wie Sie mir sagten, mein Vater war, vor Augen kam. Es war an einem Morgen, wo er stehenden Fußes 4 Bluturteile unterschrieb. Nach diesem sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehen Bestrafung angekündigt ward. O Roderich, wenn ich den Vater je in ihm verlernte. Roderich, was würde mir der König sein? Darf ich an meinen Carlos eine Bitte wagen? Was Sie auch willens sind zu tun, versprechen Sie nichts, ohne Ihren Freund zu unternehmen. Versprechen Sie mir dieses. Alles. Alles, was deine Liebe mir gebeut, ich werfe mich ganz in deine Arme. Wenn Sie die Königin geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends als in Aranjuez geschehen. Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. Find ich zu dieser Unterredung Sie gestimmt? Sind Ihre Damen zu entfernen? Die meisten sind mir zugetan. Besonders die Mundeke habe ich durch Ihren Sohn, der mir als Page dient, gewonnen. Desto besser. So sind Sie in der Nähe, Prinz, sogleich auf mein gegebenes Zeichen zu erscheinen. Das will ich. Will ich, also eile nur! Sie will ich um mich haben, Mondeka. Die munteren Augen der Prinzessin quälen mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, weil sie vom Lande Abschied nimmt. Ich will es nicht leugnen, meine Königin, dass ich Madrid mit großen Freuden wiedersehe. Und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten so ungern von Aranjuez sich trennen? Von dieser schönen Gegend wenigstens. Wie einsam aber, wie tot und traurig ist es hier. Tot finde ich es nur in Madrid. Doch was spricht unsere Herzogin dazu? Ich bin der Meinung, Ihre Majestät, dass es so Sitte war, den einen Monat hier, den anderen in dem Prado auszuhalten, den Winter in der Residenz, solange es Könige in Spanien gegeben. Ja, Herzogin, das wissen Sie. Mit Ihnen habe ich auf immer mich des Streits begeben. Und wie lebendig es mit nächstem in Madrid sein wird. Zu einem Stiergefechte wird schon die Plaza Mayor zugerichtet. Und ein Auto da Fe hat man uns auch versprochen. Uns versprochen? Hör ich das von meiner sanften Mondeka? Warum nicht? Es sind ja Ketzer, die man brennen sieht. Ich hoffe, meine Eboli denkt anders. Ich? Ihre Majestät, ich bitte sehr, für keine schlechtere Christin mich zu halten als die Marquisin Mondeka. Ach, ich vergesse, wo ich bin. Nichts mehr davon. Ich habe ja die Infantin heute noch nicht gesehen. Marquisin, bringen Sie sie mir. Es ist noch nicht die Stunde, Ihre Majestät. Noch nicht die Stunde, wo ich Mutter sein darf. Das ist doch schlimm. Vergessen Sie es ja nicht, mich zu erinnern, wenn sie kommt. Was gibt es? Der Marquis von Posa, Ihre Majestät. Von Posa? Er kommt aus Frankreich und den Niederlanden und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe von der Regentin Mutter übergeben zu dürfen. Und das ist erlaubt? In meiner Vorschrift ist des besonderen Falles nicht gedacht. So will ich denn auf meine eigene Gefahr es wagen. Doch mir vergönne Ihre Majestät, mich so lang zu entfernen. Halten Sie das, wie Sie wollen, Herzogin. Ich heiße Sie willkommen, Chevalier, auf spanischem Boden. Als wir im Louvre zum letzten Mal uns sahen, Chevalier, da träumt es Ihnen wohl noch nicht, dass Sie mein Gast sein würden in Kastilien. Was bringen Sie mir von meiner hochverehrten Mutter und meinen vielgeliebten Brüdern? Die Königinmutter fand ich krank. Geschieden von jeder anderen Freude dieser Welt, als ihre königliche Tochter glücklich zu wissen auf dem spanischen Thron. Muss sie es nicht sein, bei dem teuern Angedenken so zärtlicher Verwandten, bei der süßen Erinnerung an... Sie haben viele Höfe besucht auf Ihren Reisen, Chevalier. Ich zweifle sehr, ob Sie sich werden können in Madrid gefallen. Man ist sehr ruhig in Madrid. Das ist mehr, als sich das ganze übrige Europa zu erfreuen hat. So höre ich. Ich habe alle Händel dieser Erde bis fast auf die Erinnerung verlernt. Mir deucht Marquisin Mondeka. Ich sehe dort eine Hyazinthe blühen. Wollen Sie mir sie bringen? Chevalier, ich müsste mich sehr betrügen. Oder Ihre Ankunft hat einen frohen Menschen mehr gemacht an diesem Hofe. Einen traurigen habe ich gefunden, den auf dieser Welt nur etwas fröhlich... Nun wird mir endlich doch vergönnt sein, meine Tochter zu umarmen. Prinzessin, bringen Sie sie mir. Sie sehen sich um? Wen suchen Ihre Augen? Ich denke nach, wie glücklich ein Gewisser, den ich nicht nennen darf, an meinem Platze sein müsste. Wessen Schuld ist es, dass er es nicht ist? Wie? Darf ich mich unterstehen, dies zu erklären, wie ich will? Er würde Vergebung finden, wenn er jetzt erschiene. Sie erschrecken mich, Marquis. Er wird doch nicht... Hier ist er schon. So ist er endlich da, der Augenblick. Was für ein Schritt. Welch eine strafbare, tollkühne Überraschung. Prinz, stehen Sie auf. Mein Hof ist in der Nähe. Ich stehe nicht auf. Hier will ich ewig knien. Man reiße mich von hier aufs Blutgerüste. Ein Augenblick gelebt im Paradiese wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt. Fliehen Sie, ehe meine Damen, ehe meine Kerkermeister Sie und mich beisammen finden und die große Zeitung vor Ihres Vaters Ohren bringen. Sie waren mein. Im Angesicht der Welt mir zugesprochen von zwei großen Thronen. Mir zuerkannt von Himmel und Natur. Und Philipp... Philipp hat mir sie geraubt. Er ist ihr Vater. Ihr Gemahl. Der ihnen das größte Reich der Welt zum Erbe und sie zur Mutter. Großer Gott, sie rasen. Und weiß er auch, wie reich er ist? Hat er ein fühlend Herz, das ihrige zu schätzen? Wer sind sie denn in diesem Reich? Regentin etwa? Wie könnten, wo sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie könnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, oder sind sie Philipps Frau? Ich kann's nicht glauben. Eine Frau besitzt des Mannes Herz, und wem gehört das seine? Wer sagte ihnen, dass an Philipps Seite mein Los beweinenswürdig sei? Wenn Philipps ehrerbietige Zärtlichkeit weit inniger als seines stolzen Sohns verwegene Beredsamkeit mich rührten. Wenn eines Greises überlegte Achtung... Das ist was anderes. Dann, ja, dann Vergebung. Das wusste ich nicht, dass Sie den König lieben. In Ehren ist mein Wunsch und mein Vergnügen. Sie haben nie geliebt? Seltsame Frage. Sie haben nie geliebt? Ich liebe nicht mehr. Weil es Ihr Herz, weil es Ihr Eid verbietet? Verlassen Sie mich, Prinz, und kommen Sie zu keiner solchen Unterredung wieder. Weil es Ihr Eid, weil es Ihr Herz verbietet? Weil meine Pflicht... Unglücklicher, wozu die traurige Zergliederung des Schicksals, dem Sie und ich gehorchen müssen? Müssen? Gehorchen müssen? Was wollen Sie mit diesem feierlichen Ton? So viel, dass Carlos nicht gesonnen ist, zu müssen, wo er zu wollen hat. Dass Carlos nicht gesonnen ist, der Unglückseligste in diesem Reich zu bleiben, wenn es ihn nichts als den Umsturz der Gesetze kostet, der Glücklichste zu sein. Sie hoffen noch. Sie wagen es zu hoffen, wo alles, alles schon verloren ist. Ich gebe nichts verloren als die Toten. Auf mich. Auf Ihre Mutter hoffen Sie. Warum nicht? Oh, der neu erwählte König kann mehr als das. Kann die Verordnungen des Abgeschiedenen durch das Feuer vertilgen. Kann seine Bilder stürzen. Kann sogar, wer hindert ihn, die Mumie des Toten aus ihrer Ruhe zu Escorial hervor ans Licht der Sonne reißen. Seinen entweihten Staub in die vier Winde streuen. Und dann zuletzt, um würdig zu vollenden... Um Gottes Willen, reden Sie nicht aus. Zuletzt noch mit der Mutter sich vermählen. Verfluchter Sohn! Ja, es ist aus. Jetzt ist es aus. Ich fühle klar und helle, was mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte. Sie sind für mich verloren. Und in diesem Gefühl liegt Hölle. Hölle liegt im anderen, sie zu besitzen. Wie, ich fass es nicht. Und meine Nerven fangen an zu reißen. Beklagenswerter, teurer Karl. Ich fühle, ganz fühle ich sie, die namenlose Pein. Unendlich wie ihre Liebe ist ihr Schmerz. Unendlich wie er ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Zu spät. Oh Gott, es ist zu spät. Ein Mann zu sein. Oh Karl, wie groß wird unsere Tugend, wenn unser Herz bei ihrer Übung bricht. Was sie verschwenderisch mir opfern, gehört den Reichen an, die sie dereinst regieren sollen. Elisabeth war ihre erste Liebe. Ihre zweite sei Spanien. Wie gerne, guter Karl, will ich der besseren Geliebten weichen. Wie groß sind Sie, o Himmlische? Es sei. Hier stehe ich in der Allmachthand und schwöre. Und schwöre Ihnen, schwöre Ewiges. O Himmel, nein. Nur ewiges Verstummen. Doch ewiges Vergessen nicht. Wie könnte ich von Carlos fordern, was ich selbst zu leisten nicht willens bin? Herr König! Gott! Hinweg, hinweg aus dieser Gegend, Prinz! Sein Argwohn ist fürchterlich, erblickt er Sie. Ich bleibe. Und wer wird dann das Opfer sein? Fort, fort, komm, Roderich! Was darf ich mit mir nehmen? Die Freundschaft Ihrer Mutter. Freundschaft, Mutter! Und diese Briefe, diese Tränen aus den Niederlanden. Allein, Madame? Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich. Wo blieben Ihre Frauen? Mein gnädigster Gemahl. Warum allein? Von diesem unverzeihlichen Versehen soll man die strengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hofamt bei der Königin? Wen traf der Rang, Sie heute zu bedienen? Oh, zürnen Sie nicht, mein Gemahl. Ich selbst, ich bin die Schuldige. Auf mein Geheiß entfernte sich die Fürstin Eboli. Auf Ihr Geheiß? Die Kammerfrau zu rufen, weil ich nach der Infantin mich gesehnt. Und darum die Begleitung weggeschickt? Doch dies entschuldigt nur die erste Dame. Wo war die zweite? Ihre Majestät, ich fühle, dass ich strafbar bin. Deswegen vergönne ich Ihnen 10 Jahre Zeit, fern von Madrid darüber nachzudenken. Marquisin, wen beweinen Sie? Hab ich gefehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte die Königskrone dieses Reichs, wonach ich selber nie gegriffen habe, mich zumindest vor dem Erröten schützen. Gibt's ein Gesetz in diesem Königreich, das vor Gericht Monarchentöchter fordert? Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens? Schützt sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend? Und jetzt Vergebung, mein Gemahl. Ich bin es nicht gewohnt, die mir mit Freuden dienten, in Tränen zu entlassen. Mondekar, den König haben Sie erzürnt, nicht mich. Meiden Sie das Reich. Sie haben nur in Spanien gesündigt. In meinem Frankreich wischt man solche Tränen mit Freuden ab. Oh, muss mich's ewig mahnen. In meinem Frankreich war's doch anders. Konnte ein Vorwurf meiner Liebe Sie betrüben? Ein Wort betrüben, das die zärtlichste Bekümmernis auf meine Lippen legte? Ich heiße der reichste Mann in der getauften Welt. Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter. Doch alles, das besaß ein anderer schon, wird nach mir mancher andere noch besitzen. Das ist mein Eigen. Was der König hat, gehört dem Glück. Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin. Sie fürchten? Sie? Dies graue Haar doch nicht? Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, habe ich zu fürchten aufgehört. Ich zähle die Großen meines Hofs. Der Erste fehlt. Wo ist Don Carlos, mein Infant? Er meidet meine Gegenwart, seitdem er von Alcalas hoher Schule kam. Sein Blut ist heiß, warum sein Blick so kalt? Seid wachsam. Ich empfehle es euch. Ich bin's. Wie Gottes Cherub vor dem Paradies steht Herzog Alba vor dem Thron. Darf ich dem Weisesten der Könige in Demut zu widersprechen wagen? Allzu tief verehre ich meines Königs Majestät, als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Carlos heißem Blut, doch nichts von seinem Herzen. Graf von Lerma, ihr redet gut, den Vater zu bestechen. Des Königs Stütze wird der Herzog sein, nichts mehr davon. Jetzt eile ich nach Madrid. Die Pest der Ketzerei steckt meine Völker an. Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Irrenden bekehren. Den großen Eid, den alle Könige der Christenheit geloben, löse ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein. Mein ganzer Hof ist feierlich geladen. Ich bin entschlossen. Flandern sei gerettet. Sie will es, das ist mir genug. Auch ist kein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog von Alba sagt, man ist bereits zum Gouverneur ernannt. Gleich morgen verlange ich Audienz bei meinem Vater. Ich fordere dieses Amt für mich. Es ist die erste Bitte, die ich an ihn wage. Er kann sie mir nicht weigern. Jetzt endlich höre ich meinen Carlos wieder. Jetzt sind Sie wieder ganz Sie selbst. Still. Soeben hat der Monarch Aranjuez verlassen. Ich habe den Befehl... Schon gut, Graf Lerma. Ich treffe mit dem König ein. Sonst haben wir Eure Hoheit nichts mehr aufzutragen. Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden noch mehreres von Flandern mir erzählen. Ich folge gleich, Graf Lerma. Ich habe dich verstanden. Ich danke dir, doch diesen Zwang entschuldigt nur eines Dritten Gegenwart. Sind wir nicht Brüder? Dieses Possenspiel des Ranges sei künftig hin aus unserem Bund verwiesen. Hier, meine Hand. Der meinige? Auf ewig. Und in des Worts verwegenster Bedeutung. So treu und warm, wie heute dem Infanten auch dermaleinst dem König zugetan? Das schwöre ich Ihnen. Und jetzt noch eine Bitte. Nenn mich du. Ich habe deinesgleichen stets beneidet um dieses Vorrecht der Vertraulichkeit. Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr, mein Herz mit süßen Ahnungen von Gleichheit. Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß. Doch mir, dem Königssohne, ist es viel. Willst du mein Bruder sein? Dein Bruder. Jetzt zum König. Ich fürchte nichts mehr. Arm in Arm mit dir, so fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken. Den Vortritt hat das Königreich. Sehr gerne steht Carlos dem Minister nach. Der Herzog bleibt, der Infant mag reden. So muss ich denn von Ihrer Großmut, Herzog, den König mir als ein Geschenk erbitten. Ein Kind, Sie wissen ja, kann mancherlei an seinen Vater auf dem Herzen tragen, das nicht für einen Dritten taugt. Der König soll Ihnen unbenommen sein. Ich will den Vater nur für diese kurze Stunde. Hier steht sein Freund. Habe ich es auch verdient, den meinigen im Herzog zu vermuten? Auch je verdienen mögen? Mir gefallen die Söhne nicht, die bessere Wahlen treffen als ihre Väter. Kann der Ritterstolz des Herzogs Alba diesen Auftritt hören? So wahr ich lebe, den Zudringlichen, der zwischen Sohn und Vater unberufen sich einzudrängen, nicht errötet. Der in seines nichts durchbohrenden Gefühle so dazustehen, sich verdammt, möchte ich bei Gott und Geld sein Diadem nicht spielen. Entfernt euch, Herzog. Nein, ins Kabinett, bis ich euch rufe. Jetzt mein Vater wieder. Jetzt wieder mein. Und meinen besten Dank für diese Gnade. Infant, dein Herz weiß nichts von diesen Künsten. Erspare sie, ich mag sie nicht. Das weiß. Da höre ich ihre Höflinge. Mein Vater, es ist nicht gut. Bei Gott nicht alles gut, nicht alles, was ein Priester sagt. Nicht alles, was eines Priesters Kreaturen sagen. Wer sind Sie, die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Mönch dem Vater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos verscherztes Leben zur Vergütung geben? Sie wollen Liebe? Hier in diesem Busen springt eine Quelle, frischer, feuriger als in den trüben, sumpfigen Behältern, die Philipps Gold erst öffnen muss. Die Männer, die du wagst zu schmähen, sind die geprüften Diener meiner Wahl und du wirst sie verehren. Nimmermehr! Was ihre Alba leisten, das kann auch Karl und Karl kann mehr. Was fragt ein Mietling nach dem Königreich, das nie sein eigen sein wird? Was bekümmert's den, wenn Philipps graue Haare weiß sich färben? Ihr Carlos hätte sie geliebt. Mir graut vor dem Gedanken, einsam und allein, auf einem Thron allein zu sein. Ich bin allein. Sie sind's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr. Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, nur hassen Sie mich nicht mehr. Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand mit einem teuren, vielgeliebten Sohn des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen. Wie groß und süß, in seines Kindes Tugend unsterblich, unvergänglich fortzudauern, wohltätig für Jahrhunderte. Mein Vater, von diesem Erdenparadiese schwiegen sehr weislich ihre Mönche. Mein Sohn, du brichst dir selbst den Stab. Sehr reizend malst du ein Glück, das du mir nie gewährtest. Das richtet der Allwissende. Sie selbst, Sie schlossen mich wie aus dem Vaterherzen von Ihres Zepters Anteil aus. Bis jetzt musste ich, der Erbprinz Spaniens, in Spanien ein Fremdling sein. Gefangener auf diesem Grund, wo ich einst Herr sein werde. War das gerecht? War es gütig? Zu heftig brauchst das Blut in deinen Adern. Du würdest nur zerstören. Geben Sie mir zu zerstören, Vater. Heftig braust in meinen Adern. 23 Jahre und nichts für die Unsterblichkeit getan. Ich bin erwacht, ich fühle mich und alle verlorenen Stunden meiner Jugend mahnen mich laut. Mein König, darf ich die Bitte auszusprechen wagen, die mich hierher geführt? Noch eine Bitte? Entdecke sie. Der Aufruhr in Brabant wächst drohend an. Die Wut der Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog ein Heer nach Flandern führen. Mir, mein König, mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben die Niederländer. Ich erkühne mich, mein Blut für ihre Treue zu verbürgen. Du redest wie ein Träumender. Dies Amt will einen Mann und keinen Jüngling. Will nur einen Menschenvater. Und das ist das Einzige, was Alba nie gewesen. Und Schrecken bändigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. Deine Seele ist weich, mein Sohn. Der Herzog wird gefürchtet. Steh ab von deiner Bitte. Schicken Sie mich mit dem Heer nach Flandern. Wagen Sie es auf meine weiche Seele. Schon der Name des königlichen Sohnes, der voraus vor meinen Fahnen fliegen wird, erobert, wo Herzog Albas Henker nur verheeren. Es ist die erste Bitte meines Lebens, Vater. Vertrauen Sie mir Flandern. Und zugleich mein bestes Kriegsheer deiner Herrschbegierde? Das Messer meiner Mörder? Oh mein Gott. Bin ich nicht weiter? Und ist das die Frucht von dieser längst erbetenen großen Stunde? Behandeln Sie mich gnädiger. Es ist mein dringendes Bedürfnis, ist mein letzter verzweifelter Versuch. Beschämen Sie mich nicht. So tödlich, Vater, verwunden Sie mich nicht, dem frechen Hohn des Hofgesindes schimpflich mich zu opfern, dass Fremdlinge von ihrer Gnade schwelgen, ihr Carlos nichts erbitten kann. Zum Pfande, dass Sie mich ehren wollen, schicken Sie mich mit dem Heer nach Flandern. Wiederhole dies Wort nicht mehr. Bei deines Königs Zorn... Ich wage meines Königs Zorn und bitte zum letzten Mal, vertrauen Sie mir, Flandern. Ich soll und muss aus Spanien, mein Hiersein ist atemholend unter Henkers Hand. Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir wie das Bewusstsein eines Mords. Nur schnelle Veränderung des Himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen, schicken Sie mich ungesäumt nach Flandern. Solche Kranke wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege und wohnen unterm Aug des Arztes. Du bleibst in Spanien, der Herzog geht nach Flandern. Oh, jetzt umringt mich, gute Geister! Was wollen diese Minen sagen? Vater, unwiderruflich bleibt's bei der Entscheidung. Sie kam vom König. Mein Geschäft ist aus. Herzog Alba, seid jede Stunde des Befehls gewärtig, nach Brüssel abzugehen. Alles steht bereit, mein König. Nehmt euren Urlaub von der Königin und zeiget euch zum Abschied dem Infanten. Mit den Gebärden eines Wütenden sah ich ihn eben diesen Saal verlassen. Auch eure königliche Majestät sind außer sich und scheinen tief bewegt. Vielleicht der Inhalt des Gesprächs? Der Inhalt war Herzog Alba. Gerne mag ich hören, dass Carlos meine Räte hasst. Doch mit Verdruss entdecke ich, dass er sie verachtet. Jetzt keine Antwort. Ich erlaube euch, den Prinzen zu versöhnen. Sire? Wer war es doch, der mich zum ersten Mal vor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hörte ich euch und nicht auf ihn. Ich will die Probe wagen, Herzog. Künftighin steht Carlos meinem Throne näher. Geht. Ein Brief an mich? Wozu denn dieser Schlüssel? Und beides mir so heimlich überliefert? Komm näher, wo empfingst du das? Wie mich die Dame merken lassen, will sie lieber erraten, als beschrieben sein. Die Dame? Was? Wie? Wer bist du denn? Ein Edelknabe von ihrer Majestät der Königin. Du bist des Todes, halt! Ich weiß genug. Sie gab dir selbst den Brief? Mit eigenen Händen? Sie gab dir selbst den Brief? Den Brief gab dir der König. Gnädiger Prinz, verdiene ich diesen Argwohn? Dieser Schlüssel öffnet die hinteren Zimmer im Pavillon der Königin. Das Äußerste von allen stößt seitwärts an ein Kabinett, wohin noch keines Horchers Fußtritt sich verloren. Hier darf die Liebe frei und laut gestehen, was sie so lange winken nur vertraut. Ich träume nicht. Ich rase nicht. Das sind geschriebene Silben. Wer war ich? Und wer bin ich nun? Das ist ein anderer Himmel, eine andere Sonne. Prinz, hier ist der Ort nicht. Sie vergessen. Den König, meinen Vater. Ja, ganz recht, Freund, ich danke dir. Ich war soeben nicht ganz bei mir. Hast du gesehen, hörst du? Sei wie ein Sarg in deiner Brust versunken. Jetzt geh. Man darf uns hier nicht treffen. Geh. Doch halt, doch höre. Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit. Beherrsche deine Mienen gut. Die Luft, das Licht um uns ist Philipps Kreatur. Die tauben Wände stehen in seinem Solde. Man kommt. Prinz, dass Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen. Es ist der Herzog. Nein, doch, schon gut, ich finde mich. Zwei Worte, gnädiger Prinz. Ganz recht, schon gut, ein andermal. Was eigentlich hierher mich führt, ist eurer Hoheit untertänigen Dank für das Bewusste abzutragen. Dank? Mir Dank? Wofür? Und Dank von Herzog Alba? Denn kaum, dass Sie das Zimmer des Monarchen verlassen hatten, ward mir angekündigt, nach Brüssel abzugehen. Brüssel, so. Wem sonst, mein Prinz, als Ihrer gnädigen Verwendung bei des Königs Majestät, kann ich es zuzuschreiben haben? Mir? Mir ganz und gar nicht. Mir wahrhaftig nicht. Sie reisen, reisen Sie mit Gott. Sonst nichts? Das nimmt mich Wunder. Eure Hoheit hätten mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen. Was sonst? Doch schien es noch vor kurzem, als forderte das Schicksal dieser Länder Don Carlos eigene Gegenwart. Wieso? Doch ja. Ja, recht, das war vorhin. Das ist doch so ganz gut, recht gut. Umso viel besser. Ich höre mit Verwunderung. Sie sind ein großer General, wer weiß das nicht. Der Neid muss es beschwören. Ich bin ein junger Mensch. So hat es auch der König gemeint. Der König hat ganz recht. Ich sehe es jetzt ein, ich bin vergnügt und also genug davon. Glück auf den Weg! Ich zweifle nicht, man wird sehr bald von Ihren Siegen hören. Sie werden unseres gnädigsten Vertrauens sich wert zu machen wissen. Werd ich das? In meines nichts durchbohrendem Gefühle? Sie sind empfindlich, Herzog. Schade, dass mir es gerade jetzt an Zeit gebricht, den würdigen Kampf mit Alba auszufechten. Ein andermal. Prinz, wir verrechnen uns auf ganz verschiedene Weise. Sie zum Beispiel, Sie sehen sich um 20 Jahre später. Ich Sie um ebenso viel früher. Nun? Und dabei fällt mir ein, wie viele Nächte bei seiner schönen portugiesischen Gemahlin, ihrer Mutter, der Monarch wohl drum gegeben hätte, einen Arm wie diesen seiner Krone zu erkaufen. Ihm mochte es wohl bekannt sein, wie viel leichter die Sache sei, Monarchen fortzupflanzen als Monarchien, wie viel schneller man die Welt mit einem Könige versorge als Könige mit einer Welt. Sehr wahr. Doch, Herzog Alba, doch. Und wie viel Blut Ihres Volkes fließen musste, bis zwei Tropfen Sie zum König machen konnten. Sehr wahr, bei Gott. In zwei Worte alles gepresst, was des Verdienstes Stolz dem Stolz des Glücks entgegensetzen kann. Doch nun die Anwendung. Doch, Herzog Alba. Wie sanft mag's auf dem weichen Kissen unserer Siege sich schlafen lassen. Wie schwer schrieb fremden Völkern spanische Gesetze. Es blitzte dem Gekreuzigten voran und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens auf diesem Weltteil blutige Furchen vor. Gott richtete im Himmel, ich auf Erden. Gott oder Teufel geht gleich viel. Sie waren sein rechter Arm. Ich weiß das wohl. Und jetzt nichts mehr davon. Ich bitte. Vor gewissen Erinnerungen möchte ich gern mich hüten. Ich ehre meines Vaters Wahl. Mein Vater braucht einen Alba. Dass er diesen braucht, das ist es nicht, warum ich ihn beneide. Sie sind ein großer Mann, auch das mag sein. Nur fürchte ich, kamen Sie um wenige Jahrtausende zu zeitig. Ein Alba, sollte ich meinen, war der Mann, am Ende aller Tage zu erscheinen. Dann, wenn die reiche Ernte der Missetat in vollen Halmen steht und einen Schnitter Sonderbeispiel fordert, dann stehen Sie an Ihrem Platz. O Gott, mein Paradies, mein Flandern. Man spricht, Sie führten einen Vorrat Blutsentenzen im Voraus unterzeichnet mit. Die Vorsicht ist lobenswert, so braucht man sich vor keiner Schikane mehr zu fürchten. O mein Vater, wie schlecht verstand ich deine Meinung. Härte gab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft verweigertest, wo deine Alba glänzen. Es war der Anfang deiner Achtung. Prinz, dies Wort verdiente... Was? Doch davor schützt sie der Königssohn. Das Schwert gezogen, Herzog. Gegen wen? Das Schwert gezogen, ich durchstoße sie. Wenn es denn sein muss. Bloße Schwerter! Carlos! Versöhnung, Herzog! Alles sei vergeben! Bei Gott, das ist doch seltsam. Herzog Alba? Prinz Carlos. Ja, wahrhaftig. Prinzessin. Verzeihen Sie, Prinzessin. Ich fand den Vorsaal offen. Kann das möglich sein? Mich deucht ja doch, dass ich ihn selbst verschloss. Sie irren sich. Verschließen wollen, ja, das glaube ich. Doch verschlossen? Verschlossen nicht, wahrhaftig nicht. Ich höre auf einer Laute jemand spielen. Und Laute, das weiß Gott im Himmel... Laute, die liebe ich bis zur Raserei. Wissen Sie, dass Ihre plötzliche Erscheinung mich bei meiner liebsten Arie erschreckte? Die Arie, Prinz Carlos, werde ich wohl noch einmal spielen müssen. Ihre Strafe soll sein, mir zuzuhören. Eine Strafe so wünschenswert als mein Vergehen. Sie sind nicht fröhlich, guter Prinz. Sie leiden. Bei Gott, Sie leiden, ja wohl gar ist's möglich. Setzen Sie sich zu mir. Sollte denn von allen Rittern dieses Hofs nicht eine, von allen Damen keine Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollte ich sagen, keine von allen würdig sein? Vielleicht die Fürstin von Eboli. Wahrhaftig? Geben Sie mir eine Bittschrift. Ein Empfehlungsschreiben an meinen Vater. Man spricht, Sie gelten viel. Wer spricht das? Wahrscheinlich ist die Geschichte schon herum. Ich habe den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehen, um bloß um meine Spuren zu verdienen. Das will mein Vater nicht. Der gute Vater besorgt, wenn ich Armeen kommandierte, mein Singen könnte drunter leiden. Carlos, Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen in dieser Schlangenwindung mir entgehen, Heuchler. Dies Kabinett ist keines von den Zimmern der Königin, wo man das bisschen Maske noch allenfalls zu loben fand. Sie stutzen? Sie werden plötzlich lauter Glut? Wohin? Hinunter ins Freie. Lassen Sie mich, Prinzessin. Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt in Flammen auf. Was haben Sie? Woher dies fremde, unnatürliche Betragen? Belehren Sie mich, Prinz. Ich stehe vor einem zauberisch verschlossenen Schrank, wo alle meine Schlüssel mich betrügen. Wie ich vor Ihnen. Endlich sei es denn. Ich muss einmal zu reden mich entschließen. Zu meinem Richter wähle ich Sie. Sie sind ein edler Mensch. Sie werden mich retten, Prinz. Ein frecher Günstling des Monarchen buhlt um meine Hand. Ruy Gomez, Graf von Silva. Der König will. Schon ist man handelseinig. Ich bin der Kreatur verkauft. Verkauft. Und wiederum verkauft. Und wiederum von dem berühmten Handelsmann im Süden. Nein, hören Sie, Estales. Nicht genug, dass man der Politik mich hingeopfert. Auch meiner Unschuld stellt man nach. Bis jetzt war es mein Stolz, der meine Tugend schützte. Doch endlich... Endlich fielen Sie? Sie fielen? Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Durch wen? Armselige Vernünftelei. Wie schwach von diesen starken Geistern. Der Liebe Glück, der Ware gleich zu achten, worauf geboten werden kann. Ich teile meine Freuden nicht. Dem Mann, dem einzigen, den ich mir auserlesen, gebe ich für alles, alles hin. Längst hätte ich diesen Hof verlassen, diese Welt verlassen, hätte in heiligen Mauern mich begraben. Doch ein einzig Band ist noch zurück. Ein Band, das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ach, ein Phantom vielleicht, doch mir so wert. Ich liebe und bin nicht geliebt. Sie sehen's. So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwöre es. Sie sehen's und unaussprechlich. Sie? Sie schwören's? Ja, wenn freilich Sie es schwören, Karl. Dann glaub ich's, dann bin ich's. Süßes, seelenvolles Mädchen. Wer hätte dich gesehen? Wer unter diesem Himmel dich gesehen und rühmte sich, er habe nie geliebt? Doch hier an König Philipps Hof? Was willst du hier bei Pfaffen und Pfaffenzucht? Das ist kein Himmelsstrich für solche Blumen. Möchten Sie sie brechen? Oh, ich glaube es gern. Doch nein, so wahr ich Leben atme, nein. Ich schlinge den Arm um dich. Auf meinen Armen trag ich durch eine teufelvolle Hölle dich. Oh, Carlos, wie wenig habe ich sie gekannt. Wie reich und grenzenlos belohnt ihr schönes Herz die schwere Mühe, es zu begreifen. Fürstin. Nein, ziehen Sie Ihre Hand nicht weg. Wie schön ist diese Hand. Wie reich ist sie. Prinz, diese Hand hat noch zwei kostbare Geschenke zu vergeben. Ein Diadem und Carlos Herz. Und beides vielleicht an eine Sterbliche. Ein großes, göttliches Geschenk. Beinahe für eine Sterbliche zu groß. Wie, Prinz, wenn Sie zu einer Teilung sich entschlossen? Die Königinnen lieben schlecht. Ein Weib, das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen. Drum besser, Prinz, Sie teilen. Und gleich jetzt. Gleich jetzt. Wie? Oder hätten Sie wohl schon? Dann umso besser. Und kenne ich diese Glückliche? Du sollst. Dir, Mädchen, dir entdecke ich mich. An diesem Hof bist du die Einzige, die Erste, die meine Seele ganz versteht. Ja, denn ich leugne es nicht. Ich liebe. Böser Mensch. So schwer ist das Geständnis dir geworden. Beweinenswürdig musst ich sein, wenn du mich liebenswürdig finden solltest. Was? Was ist das? Solches Spiel mit mir zu treiben. Oh, wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar den Schlüssel zu verleugnen. Schlüssel? Schlüssel? Ja, so. Nun merke ich. Oh mein Gott. Abscheulich. Was habe ich getan? Ich bin nicht schuldig. Hörst du ein unglückseliger Missverstand? Bei Gott, ich bin nicht schuldig. Weg aus meinen Augen, um Gottes Willen. Nimmermehr in dieser entsetzlichen Erschütterung sie verlassen. Aus Großmut, aus Barmherzigkeit. Wollen Sie mich morden? Ich hasse Ihren Anblick. Gehen Sie! Prinz! Noch ein Wort. Prinz, hören Sie. Er geht. Er verachtet mich. Da stehe ich in fürchterlicher Einsamkeit. Verstoßen. Verworfen. Nein. Verdrungen nur. Verdrungen von einer Nebenbuhlerin. Er liebt. Kein Zweifel mehr, er hat es selbst bekannt. Doch wer ist diese Glückliche? So viel ist offenbar. Er liebt, was er nicht sollte. Er fürchtet die Entdeckung. Vor dem König verkriecht sich seine Leidenschaft. Warum vor diesem, der sie wünschte? Oder ist's der Vater nicht, was er im Vater fürchtet? Oh, ich Rasende. Jetzt gehen mir die Augen auf. Sie hatten sich lang geliebt, ehe der Monarch sie wählte. Sie also. Sie war gemeint, wo ich so grenzenlos, so warm mich angebetet glaubte. Oh, ein Betrug, der ohne Beispiel ist. Dass er ganz ohne Hoffnung leben sollte, ich kann's nicht glauben. Er nimmt den Schlüssel an, den, wie er sich beredet, die Königin ihm zugeschickt. Er glaubt an diesen Riesenschritt der Liebe. Kommt, kommt, wahrlich, kommt. So traut er Philipps Frau die rasende Entschließung zu. Wie kann er, wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag. Er wird erhört. Sie liebt. Beim Himmel. Diese Heilige empfindet. Und diese Ruhe war nur Schein. Sie hätte an beiden Tafeln schwelgen wollen, hätte den Götterschein der Tugend Schau getragen und doch zugleich des Lasters heimliche Entzückung zu naschen sich erdreistet. Das durfte sie. Nein. Bei Gott, ich betete sie an. Das war der Drache. Der König wisse den Betrug. Das ist ein Weg zu seinem Ohre. Was wollten Sie mir sagen? Eine wichtige Entdeckung. Prinz Carlos hat heute Gehör beim König. Er bat um die Verwaltung der Niederlande. Laut und heftig bat er. Ich hörte es in dem Kabinett. Sein Auge war rot geweint, als ich ihm an der Türe begegnete. Den Mittag darauf erscheint er mit einer Miene des Triumphs. Er ist entzückt, dass mich der König vorgezogen. Er dankt es ihm. Was muss ich glauben? Diese neue Würde sieht einer Landsverweisung ähnlicher als einer Gnade. Dahin also wäre es gekommen. Kennen Sie diesen Jüngling? Ahnen Sie, was uns erwartet, wenn er mächtig wird? Der Prinz hegt einen schrecklichen Entwurf, Toledo. Den rasenden Entwurf, Regent zu sein und unseren heiligen Glauben zu entbehren. Er denkt. Sein Kopf entbrennt von einer seltsamen Chimäre. Er verehrt den Menschen. Herzog, ob er zu unserem König taugt? Das geht vorbei, trifft ihn einmal die Reihe zu befehlen. Der kühne Riesengeist wird unsere Staatskunstlinien durchreißen. Er und die Königin sind eins. Kommen wir zuvor. Jetzt ein solcher Wink dem Könige gegeben, bewiesen oder nicht. Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren? Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie, was lange schon mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben. Noch mangelt, unser Bündnis zu vollenden, die dritte, wichtigste Person. Der König liebt die Prinzessin Eboli. Ich bin sein Abgesandter. Unserem Plane erziehe ich sie. Sie selbst hat jetzt in dieses Zimmer mich berufen. Ich hoffe alles. Jene Lilien von Valois zerknickt ein spanisches Mädchen vielleicht in einer Mitternacht. Dominikaner, ich bewundere dich. Jetzt haben wir gewonnen. Still. Wer kommt? Sie ist sie selbst. Ich bin im nächsten Zimmer, wenn... Schon recht, ich rufe Sie. Zu Ihren Befehlen, gnädige Fürstin. Brachten Sie dem König meine letzte Antwort? Noch verschob ich Sie, ihn so tödlich zu verwunden. Noch, gnädige Fürstin, ist es Zeit. Es steht bei Ihnen, sie zu mildern. Melden Sie dem König, dass ich ihn erwarte. Darf ich das für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin? Kaum kann ich es fassen. Ja, hochwürdiger Herr, das sollen Sie auch nicht. Zu Ihrem Trost setze ich hinzu, Sie haben nicht Teil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig die Kirche nicht. Obschon Sie mir bewiesen, dass Fälle möglich wären, wo die Kirche sogar die Körper Ihrer jungen Töchter für höhere Zwecke zu gebrauchen wüsste. Dergleichen fromme Gründe, ehrwürdiger Herr, sind mir zu hoch. Sehr gerne, Prinzessin, nehme ich Sie zurück, sobald Sie überflüssig waren. Bitten Sie von meinetwegen den Monarchen, ja, in dieser Handlung mich nicht zu verkennen. Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage der Dinge nur hat seitdem sich verwandelt. Als ich sein Anerbieten mit Entrüstung zurückgestieß, da glaubte ich im Besitze der schönsten Königin ihn glücklich, glaubte die treue Gattin meines Opfers wert. Jetzt weiß ich's besser. Ich bringe Beweise, die Sie zittern machen sollen. Der König ist betrogen. Nun ist alles reif. Erlauben Sie, dass ich den Herzog rufe. Was wird das? Unsere Nachricht, Herzog Alba, kommt hier zu spät. Die Fürstin Eboli entdeckt uns ein Geheimnis, das sie eben von uns erfahren sollte. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblicke. Sogleich muss der Monarch es wissen und durch Sie, Prinzessin, muss er das. Ob sich Briefe finden ließen? Lass sehen. Nicht wahr? Ja, Sie schlafen doch, so deucht mir, in demselben Gemache mit der Königin. Zunächst an diesem. Haben Sie bemerkt, wo sie den Schlüssel zur Schatulle gewöhnlich zu bewahren pflegt? Das könnte zu etwas führen. Ja, der Schlüssel wäre zu finden, denke ich. Glücklich gewonnen ist das große Spiel. Trotz sei geboten allen Königinnen. Horch, man fragt nach mir. Die Königin verlangt mich. Auf Wiedersehen. Herzog, diese Rosen und ihre Schlachten... Und dein Gott, so will ich den Blitz erwarten, der uns stürzen soll. Dass sie sonst Schwärmerin gewesen, wer kann's leugnen? Nie konnte ich ihr Liebe geben. Und dennoch, schien sie Mangel je zu fühlen? So ist's erwiesen. Sie ist falsch. Wo war ich? Was, die Lichter schon herabgebrannt? Doch nicht schon Tag? Ich bin um einen Schlummer. Nimm ihn für empfangener Natur. Jetzt bin ich wach und Tag soll sein. Befinden sich Ihre Majestät nicht wohl? Im linken Pavillon war Feuer. Hörtet ihr den Lärmen nicht? Nein, Ihre Majestät. Nein? Wie? Und also hätte ich nur geträumt? Schläft auf jenem Flügel nicht die Königin? Ja, Ihre Majestät. Der Traum erschreckt mich. Man soll die Wachen künftig dort verdoppeln, hört ihr? Sobald es Abend wird. Doch ganz, ganz insgeheim. Ich will nicht haben, dass... Ihr prüft mich mit den Augen. Ich entdecke ein brennend Auge, das um Schlummer bittet. Darf ich es wagen, Ihre Majestät an ein kostbares Leben zu erinnern? Nur zwei kurze Morgenstunden Schlaf. Schlaf. Schlaf finde ich im Escorial. Solange der König schläft, ist er um seine Krone. Der Mann um seines Weibes Herz. Nein, nein. Es ist Verleumdung. War es nicht ein Weib? Ein Weib, das mir es flüsterte. Der Name des Weibes heißt Verleumdung. Das Verbrechen ist nicht gewiss, bis mir es ein Mann bekräftigt. Ruft Herzog Alba. Tretet näher, Graf. Ist's wahr? Oh. Eines Pulses Dauer nur Allwissenheit. Schwört mir, ist's wahr? Ich bin betrogen, bin ich's? Ist es wahr? Mein großer, mein bester König. Ach, König, König, nur und wieder König. Ich schlage an diesen Felsen und will Wasser, Wasser für meinen heißen Fieberdurst. Er gibt mir glühend Gold. Was wäre wahr, mein König? Nichts, nichts, verlasst mich, geht. Ihr seid vermählt? Seid Vater, ja? Ja, Ihre Majestät. Vermählt. Und könnt es wagen, eine Nacht bei eurem Herrn zu wachen. Euer Haar ist silbergrau und ihr errötet nicht, an eures Weibes Redlichkeit zu glauben. Ihr steht bestürzt. Ihr seht mich mit Bedeutung an, weil ich selber graue Haare trage. Unglücklicher, besinnt euch. Königinnen befleckt ihre Tugend nicht. Ihr seid des Todes, wenn ihr zweifelt. Wer kann das? Wer ist frech genug, die beste Königin so tief? Die beste? Und eure beste also auch? Sie hat sehr warme Freunde um mich her, finde ich. Das muss ihr viel gekostet haben, mehr als mir bekannt ist, was sie geben kann. Ihr seid entlassen. Lasst den Herzog kommen. Schon höre ich ihn im Vorsaal. Graf, was ihr vorhin bemerkt, ist doch wohl wahr gewesen. Mein Kopf glüht von durchwachter Nacht. Vergesst, was ich im wachen Traum gesprochen, hört ihr? Vergesst es. Ich bin euer gnädiger König. Ein mir so überraschender Befehl zu dieser außerordentlichen Stunde. Also wirklich wahr. Ich habe keinen treuen Diener. Wie? Ich bin aufs Tödlichste gekränkt, man weiß es, und niemand, der mich warnte. Erkennt ihr diese Hand? Es ist Don Carlos' Hand. Lest. Wer war der Rasende, dieses unglückselige Blatt in meines Königs Hand zu geben? Was? So wisst ihr, wen der Inhalt meint? Der Name ist, wie ich weiß, auf dem Papier vermieden. Ich leugne es nicht, ich kenne die Person. Oh. Einen neuen Tod hilft mir erdenken der Rache, fürchterlicher Gott. So klar, so weltbekannt, so laut ist das Verständnis, dass man des Forschens Mühe überhoben schon auf den ersten Blick es rät. Das habe ich nicht gewusst. Ich also bin der Letzte, der es findet. Der Letzte durch mein ganzes Reich. Ja, ich bekenne mich schuldig, gnädigster Monarch. Ich schäme mich einer feigen Klugheit, die mir dazu schweigen riet, wo meines Königs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit zu reden mich bestürmten. Ihre Majestät besinnen sich vielleicht noch jenes Vorfalls im Garten zu Aranjuez. Sie fanden die Königin von allen ihren Damen verlassen, allein. Weiter. Die Marquisin von Mondekar ward aus dem Reich verbannt, weil sie Großmut genug besaß, sich schnell für ihre Königin zu opfern. Jetzt sind wir berichtet, die Marquisin hatte nicht mehr getan, als ihr befohlen worden. Der Prinz war dort gewesen. Doch also! Und sie weinte, als ich Befremdung blicken ließ. Sie machte vor meinem ganzen Hofe mich erröten. Bei Gott, ich stand wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend. Ja, Herzog Alba, ihr habt recht. Das könnte zu etwas Schrecklichem mich führen. Lasst mich einen Augenblick allein. Mein König, selbst das entscheidet noch nicht ganz. Auch das nicht. Und das. Und wieder das. Oh, es ist klarer als das Licht. Der Frevel begann schon da, als ich von euren Händen sie in Madrid zuerst empfing. Noch sehe ich mit diesem Blick des Schreckens geisterbleich auf meinen grauen Haaren sie verweilen. Da fing es an, das falsche Spiel. Dem Prinzen starb eine Braut in seiner jungen Mutter. Die Politik griff ihrer Neigung vor. Sie war gefasst auf Liebe und empfing ein Diadem. Ihr unterscheidet sehr, sehr weise, Herzog. Ich bewundere eure Beredsamkeit. Ich danke euch. Soll ich durch meinen Eifer eurer Majestät zum zweiten Mal missfallen haben? Ihr habt recht. Die Königin hat sehr gefehlt, mir die strafbare Erscheinung des Infanten im Garten zu verheimlichen. Sie hat aus falscher Großmut sehr gefehlt. Ich werde sie zu bestrafen wissen. Lasst Domingo kommen. Wie froh, erstaunlich, eurer Majestät so ruhig, so gefasst zu sehen. Erstaunt ihr? Ihre Majestät, ich darf nicht bergen, dass ich allbereits um ein Geheimnis weiß. Habe ich denn schon den Wunsch geäußert, es mit euch zu teilen? Sehr kühn, bei meiner Ehre. Mein Monarch, der Ort, der Anlass, wo ich es erfahren, das Siegel, unter dem ich es erfahren, spricht wenigstens von dieser Schuld mich frei. Zu spät beweint Prinzessin Eboli die Tat, von der sie Ursache hat, die fürchterlichsten Folgen für ihre Königin zu ahnen. Wirklich? Das gute Herz. Ihr habt ganz recht vermutet, weswegen ich euch rufen ließ. Ihr sollt aus diesem dunklen Labyrinth mich führen, worin ein blinder Eifer mich geworfen. Von eurem Amte fordere ich Wahrheit. Sire, wenn meines Standes Mildigkeit mir auch der Schonung süße Pflicht nicht auferlegte, doch würde ich eurer Majestät beschwören, um ihrer Ruhe willen sie beschwören, bei dem Entdeckten stillzustehen. Was jetzt bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Wort des Königs und die Königin hat nie gefehlt. Und nur die immer gleiche Ruhe meines Königs kann die Gerüchte mächtig niederschlagen, die sich die Lästerung erlaubt. Gerüchte? Von mir und unter meinem Volke? Lügen. Verdammenswerte Lügen. Ich beschwör's. Doch freilich gibt es Fälle, wo der Glaube des Volks und wer er noch so unerwiesen, bedeutend wie die Wahrheit wird. Kaplan, ich soll noch etwas Schlimmes von euch hören. Heraus damit, was glaubt das Volk? Noch einmal, Sire, das Volk kann irren und es irrt gewiss. Muss ich so lange um einen Tropfen Gift euch bitten? Das Volk denkt an den Monat noch zurück, der euer königliche Majestät dem Tode nahe brachte. 30 Wochen nach diesem liest es von der glücklichen Entbindung. Sire! Toledo! Ihr seid ein Mann! Schützt mich vor diesem Priester! Wenn wir voraus es hätten wissen können, dass diese Nachricht an dem Überbringer geahndet werden sollte... Bastard, sagt er. Ich war, sagt ihr, vom Tode kaum erstanden, als ich sich Mutter fühlte wie... Das war ja damals, als ihr den heiligen Dominikus in allen Kirchen für das hohe Wunder lobte, das ihr an mir gewirkt. Was damals Wunder gewesen ist, das jetzt nicht mehr? So habt ihr damals oder heute mir gelogen? Und was verlangt ihr, dass ich glauben soll? Oh, ich durchschaue euch. Wäre das Komplott schon damals reif gewesen, ja, dann war der Heilige um seinen Ruhm. Komplott? Ihr solltet mit dieser beispiellosen Harmonie jetzt in derselben Meinung euch begegnen und doch nicht einverstanden sein. Mich wollt ihr das bereden? Mich? Ich bin der Bogen, bildet ihr euch ein, den man nur spannen dürfe nach Gefallen? Noch hab ich meinen Willen auch. Und wenn ich zweifeln soll, so lasst mich wenigstens bei euch den Anfang machen. Diese Deutung hat unsere Treue nicht erwartet. Treue! Die Treue warnt vor drohenden Verbrechen. Die Rachgier spricht von den Begangenen. Ich will die Großen meines Königreichs versammeln und selber zu Gerichte sitzen. Tretet heraus vor allen, habt ihr Mut, und klaget als eine Buhlerin sie an. Sie soll des Todes sterben, ohne Rettung. Sie und der Infant soll sterben. Aber merkt euch, kann sie sich reinigen? Ihr selbst. Wollt ihr die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? Entschließet euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt? Ihr wollt nicht? Das ist eines Lügners Eifer. Ich will es. Das ist kühn. Doch mir fällt ein, dass ihr in scharfen Schlachten euer Leben an etwas weit Geringeres gewagt. Euer Opfer verwerf ich. Geht. Geht. Und im Audienzsaal erwartet meine weiteren Befehle. Jetzt gib mir einen Menschen gute Vorsicht. Du hast mir viel gegeben. Schenke mir jetzt einen Menschen. Ich bitte dich um einen Freund. Denn ich bin nicht, wie du, allwissend. Ich brauche Wahrheit. Gib mir den seltenen Mann mit reinem, offenem Herzen, mit hellem Geist und unbefangenen Augen, der mir sie finden helfen kann. Ich schütte die Lose auf. Lass unter Tausenden, die um der Hoheit Sonnenscheibe flattern, den einzigen mich finden. Bloße Namen. Nur Namen stehen hier. Und nicht einmal Erwähnung des Verdiensts, dem sie den Platz auf dieser Tafel danken. Und was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Graf Egmont? Was will der hier? Der Sieg bei Saint-Quentin ist längst verwirkt. Ich werfe ihn zu den Toten. Marquis von Posa. Posa. Posa. Kann ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen? Und zweifach angestrichen. Ein Beweis, dass ich zu großen Zwecken ihn bestimmte. Dieser Mensch entzog sich meiner Gegenwart bis jetzt, vermied die Augen seines königlichen Schuldners. Bei Gott. Im ganzen Umkreis meiner Staaten der einzige Mensch, der meiner nicht bedarf. Wag ich's mit diesem Sonderling? Wer mich entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben. Mich wieder haben? Mich? Das kann nicht sein. Sie irren sich im Namen. Und was will er denn von mir? Er will Sie kennenlernen. Der bloße Neugier wegen. Oh, dann schade um den verlorenen Augenblick. Das Leben ist so erstaunlich schnell dahin. Ich übergebe Sie Ihren guten Stern. Nützen Sie so gut Sie können diesen Augenblick. Und sich selber schreiben Sie es zu. Geht er verloren. Wohlgesprochen, Herzog. Nützen muss man den Augenblick, der einmal nur sich bietet. Was der König mit mir auch wollen mag, gleich viel. Ich weiß, was ich mit dem König soll. Und wär's auch eine Feuerflocke Wahrheit nur in des Despoten Seele kühn geworfen, so könnte, was erst so grillenhaft mir schien, sehr zweckvoll und sehr besonnen sein. Sire? Mich schon gesprochen also? Nein. Ihr machtet um eine Krone euch verdient. Warum entzieht ihr euch meinem Dank? Es sind 2 Tage, Sire, dass ich ins Königreich zurückgekommen. Ich bin nicht gesonnen, in meiner Diener Schuld zu stehen. Erbittet euch eine Gnade. Ich genieße die Gesetze. Dies Recht hat auch der Mörder. Wie viel mehr der gute Bürger. Sire, ich bin zufrieden. Viel Selbstgefühl und kühner Mut bei Gott. Doch das war zu erwarten. Stolz will ich den Spanier. Ich mag es gerne leiden, wenn auch der Becher überschäumt. Ihr tratet aus meinen Diensten, höre ich? Einem Bessern den Platz zu räumen, zog ich mich zurück. Das tut mir leid. Wenn solche Köpfe feiern, wie viel Verlust für meinen Staat? Vielleicht befürchtet ihr, die Sphäre zu verfehlen, die eures Geistes würdig ist. Oh nein. Ich bin gewiss, dass der erfahrene Kenner beim ersten Blicke wird gelesen haben, was ich ihm taugen kann, was nicht. Doch... Ihr bedenket euch? Ich muss gestehen, Sire, sogleich nicht vorbereitet, was ich als Bürger dieser Welt gedacht, in Worte ihres Untertans zu kleiden. Denn damals, Sire, als ich auf immer mit der Krone aufgehoben, glaubte ich mich auch der Notwendigkeit entbunden, ihr von diesem Schritte Gründe anzugeben. So schwach sind diese Gründe? Fürchtet ihr dabei zu wagen? Wenn ich Zeit gewinne, sie zu erschöpfen, Sire, mein Leben höchstens. Die Wahrheit aber setze ich aus, wenn Sie mir diese Gunst verweigern. Zwischen Ihrer Ungnade und Geringschätzung ist mir die Wahl gelassen. Muss ich mich entscheiden, so will ich ein Verbrecher lieber als ein Tor von Ihren Augen gehen. Nun? Ich kann nicht Fürstendiener sein. Wie? Ich will den Käufer nicht betrügen, Sire. Wenn Sie mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogene Tat. Sie wollen nur meinen Mut im Felde, nur meinen Kopf im Rat. Nicht meine Taten, der Beifall, den Sie finden an dem Thron, soll meiner Taten Endzweck sein. Mir aber, mir hat die Tugend eigenen Wert. Und ist das Ihre Meinung? Können Sie in Ihrer Schöpfung fremde Schöpfer dulden? Ich aber soll zum Meißel mich erniedern, wo ich der Künstler könnte sein. Ich liebe die Menschheit. Und in Monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst. Dies Feuer ist lobenswert. Ihr möchtet Gutes stiften. Wie ihr es stiftet, kann dem Patrioten, dem Weisen gleich viel heißen. Suchet euch den Posten aus in meinen Königreichen, der euch berechtigt, diesem edlen Triebe genug zu tun. Ich finde keinen. Wie? Was eure Majestät durch meine Hand verbreiten, ist das Menschenglück,

Ziel? Der Ritter wird künftig ungemeldet vorgelassen. Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom König? Dünkt das Ihre Majestät so sonderbar? Mir ganz und gar nicht. Nun, so ist die Welt aus Ihrer Bahn gewichen. Sie und er, ich muss gestehen... Dass es seltsam klingt. Gesetzt, ich wäre es müde, an Philipps Hof den Sonderling zu spielen. Wer ist von Eitelkeit so frei, um nicht für seinen Glauben gern zu werben? Gesetzt, ich ginge damit um, den meinen auf einen Thron zu setzen. Nein, nein, Marquis, auch nicht einmal im Scherze möchte ich dieser unreifen Einbildung Sie zeihen. Sie sind der Träumer nicht, der etwas unternehme, was nicht geendigt werden kann. Das eben wäre noch die Frage. Was ich höchstens Sie zeihen könnte, Marquis, wäre... Zweideutelei, kann sein. Unredlichkeit zum wenigsten. Der König wollte mir wahrscheinlich nicht durch Sie entbieten lassen, was Sie mir sagen werden. Nein. Doch ihm selbst gedenke ich diesmal redlicher zu dienen, als er mir aufgetragen hat. Daran erkenne ich Sie. Und nun genug. Was macht er? Der Monarch lässt Ihre Majestät ersuchen, dem Ambassadeur von Frankreich kein Gehör für heute zu bewilligen. Das war mein Auftrag. Er ist abgetan. Und das ist alles, Marquis, was Sie mir von ihm zu sagen haben? Alles ungefähr, was mich berechtigt, hier zu sein. Doch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Carlos... Wie verließen Sie ihn? Ich bringe wenig Worte, aber hier in diesem Briefe ist er selbst. Er muss mich sprechen, sagt er. Das sag ich auch. Wird es ihn glücklich machen, wenn er mit seinen Augen sieht, dass ich es auch nicht bin? Nein, aber tätiger soll es ihn machen und entschlossener. Wie? Der Herzog Alba ist ernannt nach Flandern. Ernannt, so höre ich. Widerrufen kann der König nie. Hier darf der Prinz nicht bleiben, hier nicht, jetzt vollends nicht. Und Flandern darf nicht aufgeopfert werden. Wissen Sie es zu verhindern? Ja, vielleicht. Das Mittel ist fast so schlimm als die Gefahr. Doch ich weiß von keinem anderen. Nennen Sie mir es. Ihnen. Nur Ihnen, meine Königin, wage ich es zu entdecken. Nur von Ihnen kann es Carlos hören, ohne Abscheu hören. Der Name freilich, den es führen wird, klingt etwas rau. Rebellion? Ja. Er soll dem König ungehorsam werden, soll nach Brüssel heimlich sich begeben, wo mit offenen Armen die Flamänder ihn erwarten. Was in Madrid der Vater ihm verweigert, wird er in Brüssel ihm bewilligen. Sie sprachen den König heute und behaupten das? Weil ich ihn heute sprach. Der Plan, den Sie mir zeigen, erschreckt und reizt mich auch zugleich. Ich glaube, dass Sie nicht Unrecht haben. Der Prinz muss handeln. Lebhaft fühle ich das. Die Rolle, die man hier in Madrid ihn spielen sieht, drückt mich an seiner Stadt zu Boden. Frankreich verspreche ich ihm. Savoyen auch. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Marquis. Er muss handeln. So darf ich zu der Zusammenkunft ihm Hoffnung geben? Ich will mir es überlegen. Werde ich Sie wiedersehen? So oft Sie es befehlen. So oft ich es befehle? Marquis, wie muss ich diese Freiheit mir erklären? So arglos, als Sie immer können. Wir genießen Sie. Das ist genug. Das ist für meine Königin genug. Wie sollte es mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich noch diese Zuflucht in Europa bliebe? Wenn sie durch ihn es bliebe? Rechnen Sie auf meinen stillen Anteil. Hier sind wir ungestört. Was haben Sie mir zu entdecken? Eure Hoheit hatten an diesem Hofe einen Freund. Den ich nicht wüsste? Von wem ist denn die Rede? Marquis Posa. Nun? Wenn etwa mehr als jemand wissen darf und von eurer Hoheit ihm bewusst sein sollte, wie ich beinahe fürchte... Wie Sie fürchten? Er war beim König. So? Zwei volle Stunden und in sehr heimlichem Gespräch. Wahrhaftig? Es war von keiner Kleinigkeit die Rede. Das will ich glauben. Ihren Namen, Prinz, hörte ich zu öfteren Malen. Hoffentlich kein schlimmes Zeichen. Auch ward heute Morgen im Schlafgemache seiner Majestät der Königin sehr rätselhaft erwähnt. Graf Lerma. Als der Marquis weggegangen, empfing ich den Befehl, ihn künftig hin unangemeldet vorzulassen. Das ist wirklich viel. Ganz ohne Beispiel, Prinz, solange mir denkt, dass ich dem König diene. Viel, wahrlich viel. Den Marquis habe ich zwar als Mann von Ehre stets gekannt. Dann haben Sie ihn sehr gut gekannt. Ist er es noch so, macht mein Zweifel ihn nicht schlechter und Sie, mein Prinz, gewinnen doppelt. Dreifach gewinne ich. edler, würdiger Mann. Ich sehe um einen Freund mich reicher und es kostet mir den nicht, den ich schon besaß. Karl! Karl! Er ruft. Du bist's. Eben recht. Du warst bei meinem Vater? Er ließ mich rufen, ja. Was will denn der König? Nicht viel. Neugierde zu wissen, wer ich bin, was weiß ich. Er bot mir Dienste an. Die du doch abgelehnt. Versteht sich. Und wie kamt ihr auseinander? Ziemlich gut. Von mir war also wohl die Rede nicht? Von dir, doch, ja, im Allgemeinen. Hier vorläufig zwei Worte von der Königin und morgen werde ich erfahren, wo und wie. Haben wir denn wirklich die Rollen umgetauscht? Du bist ja heute erstaunlich sicher. Heute? Warum heute? Und was schreibt mir die Königin? Hast du denn nicht im Augenblick gelesen? Ich? Ja, so. Was hast du denn? Na, was ist dir? Engel des Himmels. Ja. Ich will es sein. Ich will deiner wert sein. Sie schreibt, dass ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann sie damit meinen, weißt du nicht? Wenn ich's wüsste, Karl, bist du auch jetzt gestimmt, es anzuhören? Habe ich dich beleidigt? Ich war zerstreut, vergib mir, Roderich. Zerstreut wodurch? Durch... Ich weiß selber nicht. Dies Souvenir ist also mein? Nicht ganz. Vielmehr bin ich gekommen, mir sogar deins auszubitten. Meins? Wozu? Und was du etwa sonst an Kleinigkeiten, die in keines dritten Hände fallen dürfen, bei dir führst. Kurz, deine ganze Brieftasche. Wozu aber? Nur auf alle Fälle. Wer kann für Überraschung stehen? Bei mir sucht sie doch niemand. Gib. Das ist doch seltsam. Woher auf einmal diese... Sei ganz ruhig. Es ist Behutsamkeit vor der Gefahr. So habe ich's nicht gemeint, dass du erschrecken solltest. Verwahr sie gut. Das werde ich. Roderich, ich gab dir viel. Noch immer nicht so viel, als ich von dir schon habe. Leb wohl. Gib mir die Briefe doch noch einmal. Einer von ihr ist auch darunter, den sie damals, als ich so tödlich krank gelegen nach Alcala mir geschrieben. Stets habe ich auf meinem Herzen ihn getragen. Lass mir den Brief. Nur den. Das Übrige nimm alles. Karl, ich tue es ungern. Just um diesen Brief war mir es zu tun. Leb wohl. Da hast du ihn. Das kann mein Vater nicht. Nicht wahr, mein Roderich? Das kann er doch nicht. Wäre es möglich? Also hätte ich ihn doch nicht gekannt. Misstrauen gegen seinen Freund. Ich kann dir es nicht ersparen, Karl. Und länger muss ich noch deine Seele quälen. Wozu dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen, die über seinem Schicksal hängt? Genug, dass ich sie still an dir vorüberführe. Und wenn du aufwachst, heller Himmel ist. Eben sind Ihre Majestät die Königin im Vorgemach erschienen. Jetzt? Und bitten um gnädigstes Gehör. In dieser ungewohnten Stunde? Jetzt kann ich Sie nicht sprechen. Hier sind Ihre Majestät schon selbst. Mein Herr und mein Gemahl, ich bin gezwungen, vor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen. Gerechtigkeit? Unwürdig sehe ich mir an diesem Hof begegnet. Meine Schatulle ist erbrochen. Was? Und Sachen von großem Wert für mich daraus verschwunden. Von großem Wert für Sie? Es waren Briefe und ein Medaillon von dem Infanten. Von dem Infanten, Ihrem Sohn. An Sie? An mich. Von dem Infanten? Und das sagen Sie mir? Warum nicht Ihnen, mein Gemahl? Mit dieser Stirne? Was fällt Ihnen auf? Ich denke, Sie erinnern sich der Briefe, die mit Bewilligung von beiden Kronen Don Carlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Ob auch das Bild, womit er sie begleitet, in diese Freiheit einbedungen worden, das will ich zu entscheiden mich nicht unterfangen. Denn damals fiel ihm wohl nicht bei, dass es für seine Mutter wäre. Hier. Was ist das? Das Bild? Ja. Wahrlich, Sire. Dies Mittel seiner Gattin Herz zu prüfen, dünkt mir sehr königlich und edel. Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl gewesen, ja, dann habe ich niemand anzuklagen und niemand weiter zu bedauern. Niemand als Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, bei welcher solche Mittel sich verlohnen. Die Sprache kenne ich.

Die Furcht kann zu verzweifelten Entschlüssen ihn führen. Darum rate ich an, diesem Fall durch ein geschwindes Mittel zu begegnen. Ihr habt ganz recht. Wie aber? Ein geheimer Verhaftsbefehl, den Eure Majestät in meine Hände niederlegen, mich im Augenblicke der Gefahr sogleich desselben zu bedienen. Es bliebe vors erste Staatsgeheimnis. Bis... Das Reich ist auf dem Spiel. Außerordentliche Mittel erlaubt die dringende Gefahr. Hier, Marquis. Euch brauche ich keine Schonung zu empfehlen. Es ist aufs Äußerste, mein König. Geht. Geht, lieber Marquis. Ruhe meinem Herzen und meine Nächten Schlaf zurückzubringen. Sie suche ich eben. Und ich Sie. Ist wahr. Um Gottes Willen ist es wahr. Was denn? Dass er den Dolch nach ihr gezückt. Dass man aus seinem Zimmer blutig sie getragen. Bei allen Heiligen antworten Sie. Was muss ich glauben? Was ist wahr? Sie fiel ohnmächtig hin und ritzte sich im Fallen. Sonst war es nichts. Sonst hat es nicht Gefahr. Nicht für die Königin. Doch desto mehr für Sie. Prinz, eine Warnung gab ich Ihnen heute, die Sie verachtet haben. Nützen Sie die zweite besser. Wie? Wenn ich mich nicht irre, Prinz, sah ich vor wenigen Tagen ein Portefeuille von himmelblauem Samt mit Gold durchwirkt in Ihrer Hand. So eins besitze ich, ja. Als ich vorhin ganz unvermutet ins Kabinett des Königs trat, glaubte ich, das Nämliche in seiner Hand zu sehen. Und Marquis Posa stand bei ihm. Das ist nicht wahr! Dann freilich bin ich ein Betrüger. Der sind Sie, ja! Prinz, ich ehre den Schmerz, der Sie unbillig macht. Und mir verschwieg er. Warum verschwieg er mir? Ich war ihm teuer wie seine eigene Seele, oh, das weiß ich. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm das Vaterland nicht teurer sein als einer? Ja, es ist gewiss. Jetzt ist's gewiss. Jetzt habe ich ihn verloren. Mein bester Prinz, was kann ich für Sie tun? Zum König gehen und mich auch verraten. Sie wollen nicht auf Ihre Rettung denken? Auf meine Rettung? Guter Mensch. Und sonst? Sonst haben Sie für niemand mehr zu zittern? Gott, woran mahnen Sie mich? Meine Mutter. Der Brief, den ich ihm wiedergab. Ich muss zu ihr. Ich muss sie warnen, muss sie vorbereiten. Lerma, lieber Lerma, wen schicke ich denn? Habe ich denn niemand mehr? Gott sei gelobt, noch einen Freund. Und hier ist nichts mehr zu verschlimmern. Prinz, wohin? Prinz! Erschrecken Sie nicht, Fürstin Eboli. Ich will sanft sein wie ein Kind. Prinz, diese Überraschung! Sind Sie noch beleidigt? Ich bitte, sagen Sie es mir. Woran erinnern Sie mich, Prinz? An deine Güte und meinen Undank. Ach, ich weiß es wohl, schwer habe ich dich beleidigt. Prinz, lassen Sie mich. Ich... Sieh, Mädchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr auf dieser Welt als dich allein. Lass mich an deine Liebe dich erinnern. An deine liebe Mädchen, gegen die es so unwürdig mich verging. Noch einmal, nur noch einmal stelle mich so, wie ich damals war, vor deine Seele. Oh Gott, wie grausam spielen Sie mit mir. Sei größer als dein Geschlecht. Vergiss Beleidigungen. Etwas Unerhörtes fordere ich von dir. Lass mich. Auf meinen Knien beschwöre ich dich. Lass mich... Zwei Worte, lass mich mit meiner Mutter sprechen. Was hat er gestanden? Glauben Sie ihm nicht. Bei allem, was heilig. Er ist rasend. Hören Sie den Rasenden nicht an. Es gilt um Tod und Leben. Führen Sie mich zu ihr. Ich ermorde Sie, wenn Sie ihn hören. Prinz, ich bitte um Ihren Degen. Oh. Fürstin Eboli, Sie bleiben. Graf von Cordova, im Namen des Monarchen, der Prinz ist Ihr Gefangener. Sie haften mir dafür, dass seine Hoheit niemand spreche. Niemand! Sie selbst nicht, bei Gefahr des Kopfs. Ich werfe sogleich mich selbst zu des Monarchen Füßen, ihm Rechenschaft zu geben. Erwarten Sie mich, Prinz, in einer Stunde. Aller Himmel willen, lassen Sie mich diesen Ort... Was hat er dir gesagt, Unglückliche? Nichts. Lassen Sie mich. Nichts. Wie viel hast du erfahren? Hier ist keinen drinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt es niemand mehr erzählen. Großer Gott, was meinen Sie damit? Sie wollen mich doch nicht ermorden? In der Tat, das bin ich sehr gesonnen. Oh. Mach es kurz. Ewige Barmherzigkeit, was habe ich denn begangen? Noch ist es Zeit. Noch trat das Gift nicht über diese Lippen. Ich zerschmettere das Gefäß und alles bleibt, wie es gewesen. Spaniens Verhängnis und eines Weibes Leben. Nun... Was zaudern Sie? Ich bitte nicht um Schonung. Ich habe verdient zu sterben. Und ich will's. Das wäre so feig, als es barbarisch ist. Nein, Nein. Gott sei gelobt. Noch gibt's ein anderes Mittel. Was für ein Auflauf im Palaste. Gräfin, sehen Sie doch nach und sagen Sie mir, was es bedeutet. Königin! Königin! Zu Hilfe, Königin, er ist gefangen. Wer? Der Marquiposa nahm auf Befehl des Königs ihn gefangen. Wen, aber wen? Den Prinzen. Rasest du? Soeben führen sie ihn fort. Und wer nahm ihn gefangen? Marquiposa. Nun, Gott sei gelobt, dass es der Marquis war, der ihn gefangen nahm. Sagen Sie so ruhig, Königin. So kalt. Oh Gott, Sie wissen nicht, für ihn ist keine Rettung mehr. Er stirbt. Er stirbt? Und seine Mörderin bin ich. Fürstin, Sie sind außer Fassung. Sammeln Sie erst Ihre Geister. Was wissen Sie? Was ist geschehen? Oh, nicht diese himmlische Herablassung. Nicht diese Güte, Königin. Zertreten Sie die Elende, die sich zerknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung zu Ihren Füßen krümmt. Unglückliche, was haben Sie mir zu gestehen? Ich! Ich war der Dieb, der Sie bestohlen. Sie? Sie konnten? Ich hasste Sie und liebte den Infanten. Weil sie ihn liebt? Weil ich's ihm gestanden und keine Gegenliebe fand. Oh, jetzt enträtselt sich mir alles. Stehen Sie auf. Nein. Sie liebten ihn. Ich habe schon vergeben. Nein. Es ist nun schon vergessen. Stehen Sie auf. Nein, nein, ein schreckliches Geständnis ist noch übrig. Nicht eher, große Königin. Was werde ich noch hören müssen? Reden Sie. Der König... Verführung. Das Verbrechen, dessen ich sie zeigte, ich beging es selbst. Gott, sie hat mich verlassen. Prinzessin Eboli. Ich habe Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz und Ihre Schlüssel in Empfang zu nehmen. Doch einmal noch ist mir vergönnt, die Hand der besten Königin zu küssen. Im Marienkloster wird man Ihnen sagen, was über Sie beschlossen ist. Ich sehe die Königin nicht wieder? Leben Sie glücklich. Ach, endlich, Marquis. Glücklich, dass Sie kommen. Sind Ihre Majestät allein? Kann niemand in diesen nächsten Zimmern uns behorchen? Kein Mensch. Warum? Was bringen Sie? Sie machen mich zittern, Marquis. All Ihre Züge wie eines Sterbenden entstellt. Sie wissen vermutlich schon. Dass Karl gefangen worden, und zwar durch Sie. So ist es wahr. Es ist wahr. Durch Sie? Durch mich. Ich ehre Ihre Handlungen, auch wenn ich sie nicht fasse. Diesmal aber... Verzeihen Sie. Ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel. Ich habe es verloren. Gott im Himmel. Seien Sie ganz ruhig, meine Königin. Ich habe es mir verloren. Er ist gerettet. Um welchen Preis es ist, gleich viel. Doch nur für heute. Noch diese Nacht muss er Madrid verlassen. Marquis, erklären Sie sich deutlicher. Nicht in so fürchterlichen Rätseln reden Sie mit mir. Was ist geschehen? Ich habe noch ein wichtiges Bekenntnis abzulegen. In Ihre Hände lege ich es ab. Mir ward ein Glück, wie es nur wenigen geworden. In meines Carlos Seele schuf ich ein Paradies für Millionen. Doch es gefiel der Vorsehung, mich vor der Zeit von meiner schönen Pflanzung abzurufen. Auf diesem heiligen Altare, im Herzen seiner Königin, lege ich mein letztes, kostbares Vermächtnis nieder. Hier find er's, wenn ich nicht mehr bin. Das ist die Sprache eines Sterbenden. Sagen Sie dem Prinzen, dass er denken soll des Eides, den wir in jenen schwärmerischen Tagen auf die geteilte Hostie geschworen. Den meinigen habe ich gehalten, bin ihm treu geblieben bis zum Tod. Jetzt ist's an ihm, den Seinigen. Zum Tod? Er mache, sagen Sie ihm, das Traumbild wahr. Das kühne Traumbild eines neuen Staates. Er lege die erste Hand an diesen rohen Stein. Ob er vollende oder unterliege, er lege Hand an. Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, dass ich Menschenglück auf seine Seele lege, dass ich es Sterben von ihm fordere und sehr dazu berechtigt war. Es hätte bei mir gestanden, einen neuen Morgen heraufzuführen über diese Reiche. Der König schenkte mir sein Herz, er nannte mich seinen Sohn. Ich führe seine Siegel und seine Alba sind nicht mehr. Es ist vorbei. Karl oder ich. Die Wahl war schnell und schrecklich. Einer war verloren und ich will dieser eine sein. Verlangen Sie nicht mehr zu wissen. Jetzt fange ich endlich an, Sie zu begreifen. Unglücklicher, was haben Sie getan? 2 kurze Abendstunden hingegeben, um einen hellen Sommertag zu retten. Den König gebe ich auf. In diesem starren Boden blüht keine meiner Rosen mehr. Europas Verhängnis reift in meinem großen Freunde. Auf ihn verweise ich Spanien. Und meine Bürgerin, Königin, sind Sie. Versprechen Sie mir, ewig ihn zu lieben. Von Menschenfurcht, von falschem Heldenmute nie versucht, unwandelbar und ewig ihn zu lieben. Versprechen Sie mir dieses, Königin. Versprechen Sie es in meiner Hand. Mein Herz, verspreche ich Ihnen, soll allein und ewig der Richter meiner Liebe sein. Jetzt sterbe ich beruhigt. Meine Arbeit ist getan. Sie gehen, Marquis, ohne mir zu sagen, wann wir, wie bald, uns wiedersehen. Gewiss. Wir sehen uns wieder. Ich verstand Sie, Posa. Verstand Sie recht gut. Warum haben Sie mir das getan? Er oder ich? Nein. Nein. Sie stürzten sich in diese Tat, die Sie erhaben nennen. Sie haben längst danach gedürstet. Mögen 1000 Herzen brechen, was kümmert Sie's? Jetzt lerne ich Sie verstehen. Sie haben nur um Bewunderung gebuhlt. Nein. Darauf war ich nicht vorbereitet. Marquis, ist keine Rettung möglich? Keine. Keine. Besinnen Sie sich wohl. Ist keine möglich. Auch nicht durch mich. Auch nicht durch Sie. Sie kennen mich zur Hälfte nur. Ich habe Mut. Ich weiß es. Und keine Rettung. Keine. Gehen Sie. Ich schätze keinen Mann mehr. Königin. Oh Gott. Das Leben ist doch schön. Ob sich der Marquis noch nicht blicken lassen? Noch nicht. Graf Lermacht, melden Sie mich an. Der König ist für niemand... Sagen Sie, ich muss ihn sprechen. Seine Majestät ist äußerst dran gelegen. Eilen Sie, es leidet keinen Aufschub. Lieber Taxis, gewöhnen Sie sich zur Geduld. Sie sprechen den König nicht. Nicht? Und warum? Sie hätten die Vorsicht in Gebrauch, sich die Erlaubnis beim Chevalier von Posa auszuwirken, der Sohn und Vater zum Gefangenen macht. Von Posa? Wie, das ist derselbe, aus dessen Hand ich diesen Brief empfangen. Brief? Welchen Brief? Den ich nach Brüssel habe befördern sollen. Brüssel? Den ich eben dem König bringe. Brüssel? Haben Sie gehört, Kaplan, nach Brüssel? Das ist sehr verdächtig. An wen ist denn die Aufschrift? An den Prinzen von Nassau und Oranien. Kaplan, das ist Verräterei. Diesen Brief muss man sogleich dem König überliefern. Raimund von Taxis, der König will Sie sprechen. Der Marquis immer noch nicht da? Man sucht ihn aller Orten. Sonderbar und seltsam. Der Prinz ein Staatsgefangener und der König noch selber ungewiss, warum. Er war nicht einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben? Wie nahm es denn der König auf? Der König sprach noch kein Wort. Was war das? Still! Graf Lerma! Was geht hier vor? Mit diesem Ton des Schreckens? Lerma lässt er rufen und wissen muss er doch, dass Sie und ich ihm vorsagen. Unsere Zeiten sind vorbei. Hoi! Alles ist totenstill. Man hört sie Atem holen. Mir ist so feierlich, als sollte dieser Augenblick ein großes Los entscheiden. Herzog Alba! Endlich, gelobt sei Gott! Wenn der Malteser kommt, der ist jetzt noch nicht allein. Er wird ihn rufen lassen. Graf, was ist geschehen? Sie sind ja blass wie eine Leiche. Das ist teuflisch. Teuflisch, was denn? Der König hat geweint. Geweint? Graf, noch ein Wort! Verziehen Sie! Weg ist er. Da stehen wir, angefesselt von Entsetzen. Herzog, was ist geschehen? Lassen Sie in allen Kirchen ein Te Deum tönen. Der Sieg ist unser. Unser? Jetzt hinein zum Herden. Sie sollen später von mir hören. Ich bin es, Karl. Du kommst sogar noch zu mir. Das ist doch schön von dir. Ich bildete mir ein, du könntest deinen Freund hier brauchen. Wahrhaftig? Sieh, das freut mich. Freut mich unbeschreiblich. Ach, ich wusste es wohl, dass du mir gut geblieben. Ich habe es auch um dich verdient. Du selbst wirst jetzt vollenden, was ich gesollt und nicht gekonnt. Mit mir ist es ja aus. Oh, diese fürchterliche Liebe hat alle frühen Blüten meines Geistes unwiederbringlich hingerafft. Zwar, wenn dir es möglich wäre gewesen, ihr dies Schicksal zu ersparen, sie, das hätte ich unaussprechlich dir gedankt. Doch still davon. Ich will mit keinem Vorwurf dich beladen. Was geht die Königin dich an? Verzeih mir, ich war ungerecht. Du bist's, doch dieses Vorwurfs wegen nicht. Verdient dich einen, dann verdient dich alle. Und dann würde ich so nicht vor dir stehen. Hier sind von den Briefen einige wieder, die du in Verwahrung mir gegeben. Wie? Ich gebe sie dir wieder, weil sie in deinen Händen sicherer jetzt sein dürften als in meinen. Was ist das? Der König las sie also nicht? Diese Briefe? Du zeigtest ihm nicht alle? Wer sagt dir, dass ich ihm einen zeigte? Ist es möglich? Graf Lerma? Der hat dir das gesagt. Wer konnte das auch voraussehen? Lerma also. Nein, der Mann hat Lügen nie gelernt. Ganz recht. Die anderen Briefe liegen bei dem König. Weswegen bin ich aber hier? Zur Vorsicht, wenn du vielleicht zum zweiten Mal versucht sein möchtest, eine Eboli zu deiner Vertrauten zu erwählen. Nun endlich. Jetzt sehe ich, jetzt wird alles Licht. Wer kommt? Prinz, Sie sind frei. Der König schickt mich ab, es Ihnen anzukündigen. Zugleich schätze ich mich glücklich, Prinz, der Erste sein zu dürfen, der die Gnade hat. Ich werde gefangen eingesetzt und frei erklärt und ohne mir bewusst zu sein, warum ich beides werde. Aus Versehen, Prinz, soviel ich weiß, zu welchem irgendein Betrüger den Monarchen hingerissen. Wenn der König sich versieht, kommt es dem König zu, in eigener Person den Fehler wieder zu verbessern. Meinen Degen nehme ich aus solcher Hand nicht an. Der König wird keinen Anstand nehmen, Eurer Hoheit dies billige Verlangen zu gewähren, wenn Sie vergönnen wollen, dass ich Sie zu ihm begleiten darf. Ich bleibe hier, bis mich der König oder sein Madrid aus diesem Kerker führen. Bringen Sie ihm diese Antwort. Was ist aber das? Erkläre mir es, bist du denn nicht Minister? Ich bin's gewesen, wie du siehst. O Karl, es ist gelungen. Gepriesen sei die Allmacht, die es gelingen ließ. Gelingen? Was? Ich fasse deine Worte nicht. Du bist gerettet, Karl, bist frei. Und ich? Und du? Und ich? Ich drücke dich an meine Brust. Zum ersten Mal mit vollem, ganzem Recht. Welche plötzliche Veränderung in deinen Zügen. So habe ich dich nie gesehen. Wir müssen Abschied nehmen, Karl. Erschrick nicht. Du verlierst mich, Karl. Auf viele Jahre. Toren nennen es auf ewig. Sei ein Mann. Ich habe sehr auf dich gerechnet. Habe es nicht vermieden, die bange Stunde mit dir auszuhalten, die man die letzte nennt. Ja, soll ich dir's gestehen, Karl? Ich habe mich darauf gefreut. Komm, lass uns niedersitzen. Ich fühle mich erschöpft und matt. Ich will kurz sein. Den Tag, nachdem wir uns zum letzten Mal gesehen, ließ mich der König zu sich fordern. Den Erfolg weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht, dass dein Geheimnis ihm verraten worden, dass Briefe in der Königin Schatulle gefunden, wider dich gezeugt, dass ich aus seinem eigenen Munde dies erfahren und dass ich sein Vertrauter war. Dich freizusprechen war zu spät. Mich seiner Rache zu versichern war alles, was mir übrig blieb. Und so ward ich dein Feind, dir kräftiger zu dienen. Was, du hörst mich nicht? Ich höre weiter, weiter. Bis hierher bin ich ohne Schuld. Doch bald verraten mich die ungewohnten Strahlen der neuen königlichen Gunst. Der Ruf dringt bis zu dir, doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, ich unterschlage der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Das war die große Übereilung, schwer habe ich gefehlt, ich weiß es, Raserei war meine Zuversicht. Verzeih, sie war auf deiner Freundschaft Ewigkeit gegründet. Was ich befürchtete, geschieht. Man lässt dich zittern vor erdichteten Gefahren, die Königin in ihrem Blut, Lermas unglückliche Dienstfertigkeit. Du wankst, gibst mich verloren. Verlassen von dem Einzigen wirfst du, der Fürstin Eboli, dich in die Arme, Unglücklicher, in eines Teufels Arme, denn diese war's, die dich verriet. Ich sehe dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung fliegt durch mein Herz. Ich folge dir, zu spät. Du liegst ihren Füßen. Das Geständnis floh über deine Lippen schon. Für dich ist keine Rettung mehr. Da wird es Nacht vor meinen Sinnen. Nichts, nichts, kein Ausweg, keine Hilfe, keine im ganzen Umkreis der Natur. Verzweiflung macht mich zur Furie, zum Tier. Ich setze den Dolch auf eines Weibes Brust. Doch jetzt, jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele. Wenn ich den König irrte, wenn es mir gelänge, selbst der Schuldige zu scheinen, wahrscheinlich oder nicht, er überlegt und Karl hat Zeit gewonnen, nach Brabant zu flüchten. Und das... Was hättest du getan? Ich schreibe an Wilhelm von Oranien, dass ich die Königin geliebt. Dass mir es gelungen, in dem Verdacht, der fälschlich dicht gedrückt, des Königs Argwohn zu entgehen. Dass ich durch den Monarchen selbst den Weg gefunden, der Könige mich frei zu nahen. Ich setze hinzu, dass ich entdeckt zu sein besorge, dass du, von meiner Leidenschaft belehrt, zur Fürstin Eboli geeilt, vielleicht durch ihre Hand die Königin zu warnen. Dass ich dich hier gefangen nahm und nun, weil alles doch verloren willens sei, nach Brüssel mich zu werfen. Diesen Brief... Hast du der Post doch nicht vertraut? Du weißt, dass alle Briefe nach Brabant und Flandern... dem König ausgeliefert werden. Wie die Sachen stehen, hat Taxis seine Pflicht bereits getan. Gott, so bin ich verloren. Du? Warum du? Unglücklicher, und du bist mit verloren. Diesen ungeheuren Betrug kann dir mein Vater nicht vergeben. Nein, den vergibt er nimmermehr. Betrug? Wer sagt ihm, dass es Betrug gewesen ist? Wer fragst du? Ich selbst! Du Hase, schreib zurück! Weg, weg, um Gottes Willen, halte mich nicht auf. Indem ich hier verweile, dingt er schon die Mörder. Desto edler ist die Zeit. Wir haben uns noch viel zu sagen. Was? Eher noch alles? Höre, Carlos! War ich auch so eilig, so gewissenhaft? Da du für mich geblutet hast, ein Knabe... Oh, gute Vorsicht! Rette dich für Flandern! Das Königreich ist dein Beruf! Für dich zu sterben, war der meinige. Nein, nein, ich will dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen wir zu ihm gehen. Vater, will ich sagen, das hat ein Freund für seinen Freund getan. Es wird ihn rühren, glaube mir. Er ist nicht ohne Menschlichkeit, mein Vater. Ja, gewiss, es wird ihn rühren. Und dir und mir wird er verzeihen. Wem gehört das? Ich glaube, mir. Oh, himmlische Barmherzigkeit. Er ist geschwind, der König. Ich hoffte länger. Denk auf deine Rettung, hörst du? Auf deine Rettung. Deine Mutter weiß alles. Ich kann nicht mehr. Deine Bitte hat stattgefunden, mein Infant. Hier bin ich, ich selbst, mit allen Großen meines Reichs, dir Freiheit anzukündigen. Empfange dein Schwert zurück. Man hat zu rasch verfahren. Mein Sohn ist nicht an seinem Platz. Steh auf. Komm in die Arme deines Vaters. Dein Geruch ist Mord. Ich kann dich nicht umarmen. Nein, steht nicht so betroffen da. Was habe ich Ungeheures denn getan? Des Himmels Gesalbten angetastet? Fürchtet nichts, ich lege keine Hand an ihn. Seht ihr das Brandmal nicht an seiner Stirne? Gott hat ihn gezeichnet! Tretet alle zurück. Wovor erzittert ihr? Ich will doch erwarten, zu welcher Schandtat die Natur... Natur! Ich weiß von keiner. Mord ist jetzt die Losung. Der Menschheit band es in den zwei. Oh, seht, seht hierher. Gibt es keinen Gott? Was? Dürfen in seiner Schöpfung Könige so hausen? Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Mütter geboren haben, ist nur einer so unverdient gestorben. Weißt du auch, was du getan hast? Nein, er weiß es nicht. Weiß nicht, dass er ein Leben hat gestohlen aus dieser Welt, das wichtiger und edler und teurer war als er mit seinem ganzen Jahrhundert. Wenn ich allzu rasch gewesen, geziemt es dir, für den ich es gewesen, mich zur Verantwortung zu ziehen? Ist's möglich? Sie erraten nicht, wer mir der Tote war? O, sagt es ihm! Helft seiner Allwissenheit das schwere Rätsel lösen? Der Tote war mein Freund! Und wollt ihr wissen, warum er starb? Für mich ist er gestorben! Oh, meine Ahnung. Blutender vergib, dass ich vor solchen Ohren es entweihe. Ja, Sire, wir waren Brüder. Brüder durch ein edler Band, als die Natur es schmiedet. Sein schöner Lebenslauf war Liebe. Liebe für mich, sein großer, schöner Tod. Mein war er, als sie mit seiner Achtung großgetan. Dass ich gefangen bin, war seiner Freundschaft durchdachtes Werk. Mich zu erretten, schrieb er an Oranien den Brief. Oh Gott, er war die erste Lüge seines Lebens. Mich zu erretten, warf er sich dem Tod, den er erlitt, entgegen. Sie beschenkten ihn mit ihrer Gunst. Er starb für mich. Ihr Herz und ihre Freundschaft drangen sie ihm auf. Ihr Zepter war das Spielwerk seiner Hände. Er warf es hin und starb für mich. Oh nein, das war kein Mensch für sie. Das wusste er selbst recht gut, als er mit allen Kronen sie verstoßen. Dies feine Saitenspiel zerbrach in ihrer metallenen Hand. Sie konnten nichts als ihn ermorden. Vielleicht erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte sich enden wird. Hier ist mein Schwert. Sie sind mein König wieder. Denken Sie, dass ich vor Ihrer Rache zittere? Morden Sie mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt, ich weiß. Was ist mir jetzt das Leben? Hier entsag ich allem, was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn. Da liegen meine Reiche. Nun? Will niemand antworten? Jeder Blick am Boden. Mein Urteil ist gesprochen. In diesen stummen Mienen lese ich es verkündigt. Meine Untertanen haben mich gerichtet. Wahrlich, das ist Sturm, so fürchtig. Rebellion! Wo ist der König? Ganz Madrid in Waffen. Prinz Carlos verbreitet, man sei in Verhaft genommen. Sein Leben in Gefahr. Das Volk will ihn lebendig sehen oder ganz Madrid in Flammen aufgehen lassen. Flüchten Sie sich, es hat Gefahr, noch wissen wir nicht, wer den Pöbel waffnet. Steht mein Thron noch? Bin ich noch König dieses Landes? Nein, ich bin es nicht mehr. Diese Memmen weinen von einem Knaben weich gemacht. Gott. Dorthin, dort werft euch nieder vor dem Blühenden, dem jungen König werft euch nieder. Dahin ist es gekommen. Ein ohnmächtiger Greis begleitet ihn mit dem königlichen Spruch auf meiner Zerbrechung. Bringen Sie zu Bette. Unterdessen gebe ich Madrid den Frieden. Ich komme von Ihrer Majestät der Königin. Ich bin Leibarzt bei Ihrer Majestät. Die Königin wünscht sehr, Sie heute noch zu sprechen. Wichtige Geschäfte. Wichtig ist mir nichts mehr auf dieser Welt. Ein Auftrag, sagte sie, den Marquis Posa hinterlassen. Was? Sogleich? Nein, jetzt nicht, gnädiger Prinz. Sie müssen die Nacht erwarten. Jeder Zugang ist besetzt und alle Wachen dort verdoppelt. Ein Mittelprinz ist höchstens noch vorhanden. Die Königin hat es erdacht. Doch es ist seltsam und abenteuerlich. Das ist? Schon längst geht eine Sage, wie Sie wissen, dass um Mitternacht in den gewölbten Gängen der königlichen Burg in Mönchsgestalt der abgeschiedene Geist des Kaisers wandle. Der Pöbel glaubt an dies Gerücht. Die Wachen beziehen nur mit Schauer diesen Posten. Wenn Sie entschlossen sind, sich dieser Verkleidung zu bedienen, können Sie durch alle Wachen frei und unversehrt bis zum Gemach der Königin gelangen. Doch auf der Stelle, Prinz, muss Ihr Entschluss gefasst sein. Das nötige Kleid, die Maske finden Sie in Ihrem Zimmer. Ich muss eilen, Ihrer Majestät Antwort zu bringen. Und die Zeit? Die Zeit ist 12 Uhr. Sagen Sie ihr, dass sie mich erwarten könne. Die Stadt ist ruhig. Wie verließen Sie den König? Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch ereignen würde, keinen Menschen will er vor sich lassen. Ich muss zu ihm. Eine wichtige Entdeckung, die eben jetzt gemacht wird. Eine neue Entdeckung? Ein Kartäusermönch, der in des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen, fällt meinen Wachen auf. Man hält ihn an. Die Angst des Todes presst ihm ein Geständnis aus, dass er Papiere von großem Werte bei sich trage, die ihm der Verstorbene anbefohlen, in des Prinzen Hand zu übergeben. Nun? Die Briefe lauten, dass Carlos binnen Mitternacht und morgen Madrid verlassen soll, dass die Staaten der Niederlande seiner nur erwarten, die spanischen Ketten abzuwerfen. Es folgt ein ausgeführter Plan des ganzen Krieges, der von der spanischen Monarchie auf immer die Niederlande trennen soll. Welch undurchdringlicher Verräter. Öffnen Sie das Zimmer des Königs. Nein, der Eintritt ist verboten. So öffne ich selbst, die wachsende Gefahr rechtfertigt diese Kühnheit. Da, er selbst. Gib diesen Toten mir heraus. Ich muss ihn wiederhaben. Reden Sie ihn an. Er dachte klein von mir und starb. Ich muss ihn wiederhaben. Er muss anders von mir denken. Sire. Wer redet hier? Warum nicht auf den Knien vor mir, Kreatur? Noch bin ich König, setz alles mich hinan, weil einer mich verachtet hat. Nichts mehr von ihm, mein König. Ein neuer Feind, bedeutender als dieser, steht auf im Herzen Ihres Reichs. Prinz Carlos? Er hatte einen Freund, der in den Tod gegangen ist für ihn. Dass er noch lebte. Ich gebe ein Indien dafür. Ein Geist, ein freier Mann stand auf in diesem ganzen Jahrhundert. Einer. Und er verachtet mich und stirbt. Durch welche Bezauberung? Und wem brachte dies Opfer? Dem Knaben, meinem Sohne? Ich glaube es nicht. Der Freundschaft arme Flamme füllt deines Poserherz nicht aus. Das schlug der ganzen Menschheit. Nicht den Philipp opferte dem Carlos, nur den alten Mann, dem Jüngling, seinem Schüler. Es ist klar. Auf meinen Hintritt wird gewartet. Lesen Sie in diesen Briefen die Bekräftigung. Er könnte sich verrechnet haben. Noch bin ich. Aber Dank, Natur. Die Welt ist noch auf einen Abend mein. Ich will ihn nutzen, diesen Abend, dass nach mir kein Pflanzer mehr in 10 Menschenaltern auf dieser Brandstadt ernten soll. Er brachte der Menschheit, seinem Götzen, mich zum Opfer. Die Menschheit büße mir für ihn. Und jetzt, mit seiner Puppe fange ich an. Was war's mit dem Infanten? Was lehren mich diese Briefe? Diese Briefe, Sire, enthalten die Verlassenschaft des Marquis von Posa an Prinz Karl. Man rufe mir den Inquisitor, Kardinal. Ich lasse ihn bitten, eine Stunde mir zu schenken. Wo verließ man den Infanten? Beim Leichnam des Maltesers. Ist noch Licht im Zimmer der Königin? Dort ist alles still. Sonderbar. Was gibt es? Eine Nachricht hier, die kaum zu glauben ist. Zwei Schweizer, die soeben von ihrem Posten kommen, melden, es ist lächerlich, es nachzusagen. Nun? Dass in dem linken Flügel des Palastes der Geist des Kaisers sich erblicken lassen, mit feierlichem Schritt an ihnen vorbeigegangen und in den Zimmern der Königin sich verloren. Angeredet hat ihn niemand? Niemand unterstand sich. Die Wachen sprachen ihr Gebet und ließen ihn ehrerbietig mittendurch. Und in den Zimmern der Königin? Verlor sich die Erscheinung? Im Vorgemach der Königin. Wie sagt ihr? Sire, wir sind stumm. Lasst meine Garden unter die Waffen treten und jedweden Zugang zu diesem Flügel sperren. Ich bin lüstern, ein Wort mit diesem Geist zu reden. Sire. Der Inquisitor-Kardinal.

Wir sind einig. Kommt. Wohin? Aus meiner Hand das Opfer zu empfangen. Elisabeth. So sehen wir uns wieder. So sehen wir uns wieder. Karl, wir wollen einander nicht erweichen. Nicht durch ohnmächtige Tränen will der große Tote gefeiert werden. Einen Leichenstein will ich ihm setzen, wie noch keinem Könige geworden. Über seine Asche blühe ein Paradies. So habe ich sie gewollt. Das war die große Meinung seines Todes. Und noch ein anderes Vermächtnis legte der Sterbende in meine Hand. Er übergab mir seinen Karl. Tugend nannte unsere Liebe. Ich glaube es ihm und will mein Herz nicht mehr... Vollenden Sie nicht, Königin. Ich habe in einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte. Jetzt bin ich erwacht. Ein reiner Feuer hat mein Wesen geläutert. Eine kurze Nacht hat meine Jahre trägen Lauf beflügelt, frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe für dieses Leben keine Arbeit mehr als die Erinnerung an ihn. Sie waren unseres Bundes einzige Vertraute. Unter diesem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Teuerste mir bleiben. Jetzt gehe ich aus Spanien und sehe meinen Vater nicht wieder. Nie in diesem Leben wieder. Ich eile, mein bedrängtes Volk zu retten von Tyrannenhand. Madrid sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jetzt zum letzten Lebewohl. Kehren Sie sich nicht an meine Tränen, Karl. Ich kann nicht anders. Doch glauben Sie mir, ich bewundere Sie. Bin ich nicht stark, Elisabeth? Ich halte in meinen Armen Sie und wanke nicht. Von dieser Stelle hätten mich noch gestern des nahen Todesschrecken nicht gerissen. Still. Hörten Sie nicht etwas? Nichts höre ich als die fürchterliche Glocke, die uns zur Trennung läutet. Gute Nacht, denn. Mutter. Ich gehe mit Don Philipp jetzt einen öffentlichen Gang zu tun. Von nun an will ich sein nichts Heimliches mehr unter uns. Dies hier sei mein letzter Betrug. Es ist dein letzter. Oh. Kardinal, ich habe das Meinige getan. Tun Sie das Ihre. Sie hörten Don Carlos, ein dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller. Die Rollen und ihre Sprecher waren Philipp II., Ewald Balser, Elisabeth von Valois, Eva Zilcher, Don Carlos, Wolfgang Stendar, Marquis von Posa, Gerd Brüdern, Herzog von Alba, Heinz Moog, Graf von Lerma, Walter Holten, Domingo, Ernst Fritz Fürbringer, der Großinquisitor Kurt Horwitz, Prinzessin von Eboli Gisela Matteschent, Marquisin von Mondekar Uta Rücker, Herzogin von Olivareth Elsa Pfeiffer, Don Ludwig Mercado, Egon Clauder, Don Raimond von Taxis, Wolfgang Wendt, ein Offizier, Heinz-Dieter Eppler, ein Page, Peter von Hamme. Ferner wirkten mit Helmut Wieland, Fred Göbel, Karl Grützmann, Hans Frommann, Bodo Knut, Wolfgang Schwalm, Elfi Heilig, Ingeborg Schubert, Charlotte Kunze und Ingrid Fernold. Ton und Schnitt Walter Joost und Ingeborg Hasse. Musik Rolf Unkel. Einrichtung für den Funk und Regie Leopold Lindberg. Sie hörten eine Monoproduktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1959